1973. Von wegen heilsamer Schock. Da kennen Sie meine Schwiegersöhne, alle vier, aber schlecht. Die sind nicht mit meinen Töchtern, sondern klammheimlich mit ihren Autos verheiratet. Putzen dauernd auch noch am Sonntag dran rum, jammern über die kleinste Beule, reden andauernd über teure Schlitten, Porsche und so, nach denen sie schielen, wie nach tollen Bienen, mit denen man kurz mal fremdgehen möchte. Und nun Schlangen vor jeder Zapfsäule. Die Ölkrise. Das schlug rein, sag ich Ihnen. War zwar ein Schock, aber kein heilsamer. Na klar, gehamstert haben sie, alle vier. Und Gerhard, der sonst wie ein Gesundheitsapostel redet, um Gottes Willen kein Fleisch, nur ja keine tierischen Fette und auf Grahambrot schwört, hat beim Umfüllen in Kanister, die er auch auf Vorrat gehamstert hatte, so lange am Schlauch genuckelt, bis er knapp vor einer Benzinvergiftung gewesen ist. Brechreiz, Kopfschmerzen, literweise hat er Milch getrunken. Und Heinz Dieter hat sogar die Badewanne aufgefüllt, dass es überall in der Wohnung gestunken hat und die kleine Sophie in Ohnmacht gefallen ist. Meine Herren Schwiegersöhne. Die beiden anderen nicht besser. Ständiges Gejammer wegen Tempolimit bei 100. Und weil im Büro von Horst nur noch 19 Grad Zimmertemperatur erlaubt ist, glaubt er, wie eine Frostbeule zittern zu müssen. Dazu sein ewiges Geschimpfe. Diese Kameltreiber, die Araber sind schuld. Dann sollen es die Israelis sein, weil die schon wieder Krieg gemacht und so die armen Saudis verärgert haben. Verständlich, ruft Horst, dass die den Ölhahn zugedreht haben, damit es knapp wird bei uns und womöglich knapp bleibt. Worauf Heinz Dieter den Tränen nahe ist. Lohnt gar nicht mehr, auf den neuen BMW zu sparen, wenn alle nur noch mit Tempo 100 auf der Autobahn und mit 80 auf Landstraßen schleichen dürfen. Das ist sozialistische Gleichmacherei. Das könnte diesem Lauritzen, der sich Verkehrsminister schimpft, so passen. Hat Eberhard, das ist mein ältester Schwiegersohn, gewettert und dabei mit Horst, weil der Genosse ist, aber genauso autoverrückt, richtig Streit gekriegt. Na wartet, die nächsten Wahlen kommen bestimmt. Angepöbelt haben sie sich. Da hab ich allemal herhören gesagt, eure autonome Schwiegermutter, die schon immer gut zu Fuß gewesen ist, hat eine prima Idee. Denn seit Vaters Tod, als meine Mädchen kaum Flügge waren, bin ich Familienoberhaupt, das zwar, wenn es denn sein muss, immer was zu meckern hat, aber auch den Laden zusammenhält und notfalls sagt, wo es lang geht. Zum Beispiel, wenn eine richtige Energiekrise, vor der die Leute vom Club auf Rom so dringlich gewarnt haben, auf uns zukommt und alle meinen, verrückt spielen zu dürfen. Also mal herhören alle, habe ich am Telefon gesagt. Ihr wisst ja, dass ich schon immer das Ende vom Wachstum hab kommen sehen. Jetzt haben wir den Salat. Aber noch immer kein Grund zum Trübsalblasen, auch wenn morgen Totensonntag ist. Da herrscht sowieso, wie zukünftig jeden Sonntag, striktes Autofahrverbot. Also machen wir einen Familienausflug. Klar doch, zu Fuß. Erstmal nehmen wir die Straßenbahn Linie 3 und ab Endstation wird gelaufen, wo wir doch um Kassel herum so schöne Wälder haben, ab in den Habichtswald. War das ein Gejaule. Und wenn's regnet? Sollte es wirklich gießen, dann laufen wir nur nach Schloss Wilhelmshöhe, gucken uns da die Rembrandts und andere Bilder an, dann wieder runter zu Fuß. Kennen wir schon diese alten Schinken? Und wer läuft denn im November im Wald rum, wenn kein Blatt mehr am Baum ist? Lass uns doch alle, wenn schon unbedingt Familientag sein muss, zusammen ins Kino gehen. Oder wir treffen uns bei Eberhard, schmeißen in der Diele den Kamin an und sitzen alle gemütlich drumrum. Nix da, habe ich gesagt, keine Ausrede. Die Kinder freuen sich schon. Und so sind wir dann allesamt, anfangs bei Nieselregen, in Regenkutten und Gummistiefeln ab Endstation Druseltal in den Habichtswald rein, der ja, selbst wenn er kahl steht, seine Schönheit hat. 2 Stunden lang sind wir bergauf, bergab. Sogar Rehe haben wir von Weitem gesehen, wie sie guckten, dann wegsprangen. Und ich habe den Kindern die Bäume erklärt. Das ist eine Buche, Das hier ist eine Eiche und die Nadelbäume da oben, die sind in den Wipfeln schon angefressen. Das kommt von der Industrie und den vielen, viel zu vielen Autos. Die Abgase machen das. Versteht ihr? Und dann habe ich den Kindern Eicheln und Bucheckern gezeigt und erzählt, wie wir im Krieg Eicheln und Bucheckern gesammelt haben. Und Eichhörnchen haben wir die Stämme rauf runter gesehen. War das schön. Dann aber sind wir fluchtartig, weil es nun doch stärker zu regnen begann, in einen Gasthof rein, wo ich, die böse Schwiegermutter und gute Oma, den ganzen Clan zu Kaffee und Kuchen eingeladen habe. Für die Kinder gab's Limo. Und klar, Schnäpschen gab's auch. Heute dürfen sogar die Autofahrer, habe ich meine Herren Schwiegersöhne gefrotzelt. Und den Kindern musste ich erzählen, was sonst noch alles im Krieg knapp gewesen ist. Nicht nur Benzin. Und dass man aus Bucheckern, wenn man viel rausgepult hat, richtiges Speiseöl pressen kann. Aber fragen Sie mich nicht, was hinterher los war. Da kennen Sie meine Schwiegersöhne nicht. Von wegen dankbar. Gemault haben sie über das blöde Rumgelaufe bei dem Sauwetter. Außerdem hätte ich den Kindern mit meiner sentimentalen Verherrlichung der Mangelwirtschaft ein falsches Beispiel gegeben. Wir leben nicht in der Steinzeit, hat Heinz Dieter gebrüllt. Und Eberhard, der sich bei jeder unpassenden Gelegenheit liberal nennt, hat mit Gudrun, meiner Ältesten, richtig Krach gekriegt, sodass er schließlich sein Bettzeug aus dem Schlafzimmer geholt hat. Und nun raten Sie mal, wo der Arme geschlafen hat. Richtig in der Garage, und zwar in seinem alten Opel, an dem er Sonntag für Sonntag rumputzt und rumputzt. 1974. Wie ist das, wenn man sich vor der Glotze doppelt erlebt? Wer geübt ist, zweigleisig zu spuren, sollte eigentlich nicht irritiert sein, sobald er seinem Ich bei besonderen Anlässen teils-teils begegnet. Man ist nur mäßig überrascht. Man hat nicht nur während harter Ausbildungszeit, sondern auch durch Praxis gelernt, mit sich, diesem Zweierlei-Ich, Haus zu halten. Und später, als man bereits 4 Jahre in der Vollzugsanstalt Rheinbach abgesessen hatte und dann erst nach langwierigem Prozess laut Beschluss der kleinen Strafvollstreckungskammer die Genehmigung zum Betrieb seines eigenen Fernsehgerätes bekam, war man sich seiner im Zwiespalt aufgehobenen Existenz seit langem bewusst. Aber 1974, als man noch in der Haftanstalt Köln-Ossendorf als Untersuchungsgefangener einsaß und dem Wunsch nach einem Fernsehapparat in der Zelle umstandslos für die Dauer der Fußballweltmeisterschaft entsprochen wurde, haben mich die Vorgänge auf der Mattscheibe dann doch in mehrfacher Beziehung zerrissen. Nicht als die Polen bei sinnflutartigem Regen ein fantastisches Spiel hinlegten, nicht als man gegen Australien gewann und gegen Chile immerhin ein Unentschieden erreichte. Es geschah, als Deutschland gegen Deutschland spielte. Für wen war man? Für wen war ich oder ich? Für welche Seite durfte man jubeln? Welches Deutschland siegte? Was? Welch innerer Konflikt brach in mir aus? Welche Kraftfelder haben an mir gezerrt, als Sparwasser das Tor schoss? Für uns? Gegen uns? Da man mich jeden Vormittag zur Vernehmung nach Bad Godesberg gekarrt hat, hätte das Bundeskriminalamt wissen können, dass mir diese und ähnliche Zerreißproben nicht fremd sind. Doch eigentlich waren es keine Zerreißproben, vielmehr ein der deutschen Zweistaatlichkeit zugeordnetes Verhalten, dem nachzugehen, doppelte Pflicht war. Solange ich mich als des Kanzlers zuverlässigster Referent, zudem als Gesprächspartner in einsamen Situationen auf zwiefache Weise bewähren durfte, hielt ich diese Spannung aus und erlebte sie nicht als Konflikt, zumal nicht nur der Kanzler mit meinen Leistungen zufrieden war, sondern mir von Seiten der Berliner Zentrale über Kontaktleute gleichfalls Zufriedenheit bekundet und ich von höchster Stelle dem Genossen Mischa ob meiner Tätigkeit belobigt wurde. Man war sich gewiss, dass zwischen ihm, der sich als Kanzler des Friedens verstand, und mir, der ich meiner Mission als Kundschafter des Friedens nachging, auf produktive Weise Einklang bestand. Es war eine gute Zeit, in der des Kanzlers Lebensdaten mit den Terminen seines Referenten in puncto Frieden harmonisierten. Jeweils war man mit Eifer zu Diensten. Nun aber erfuhr ich mich hin und her gerissen, als im Hamburger Volksparkstadion am 22. Juni das Spiel DDR-BRD vor über 60.000 Zuschauern angepfiffen wurde. Zwar blieb die erste Halbzeit torlos, aber als der kleine, wendige Müller in der 40. Minute um ein Haar die Bundesrepublik in Führung gebracht hätte, doch nur den Pfosten traf, wäre ich beinahe Tor, Tor, Tor brüllend in Ekstase geraten und hätte in meiner Zelle den Vorteil des westlichen Separatstaates bejubelt, wie ich andererseits in Jubel ausbrechen wollte, als Lauk Overath glatt ausspielte, wie er im späteren Spielverlauf sogar Netzer abgehängt hat, aber das Tor der Bundesdeutschen knapp verfehlte. Welch einem Wechselbad sah man sich ausgesetzt. Selbst die Entscheidungen des Schiedsrichters aus Uruguay begleitete man mit parteiischem Kommentar, der mal dem einen, mal dem anderen Deutschland zugute kam. Ich erfuhr mich undiszipliniert, sozusagen gespalten. Dabei war es mir am Vormittag, als mich Kriminalhauptkommissar Federau verhörte, durchgängig gelungen, beim vorgegebenen Text zu bleiben. Es ging um meine Tätigkeit beim besonders links stehenden SPD-Bezirk Hessen-Süd, wo man mich als zwar tüchtigen, aber doch konservativen Genossen eingeschätzt hatte. Gerne gab ich zu, dem rechten, mehr pragmatisch eingestellten Flügel der Sozialdemokraten anzugehören. Dann sah ich mich mit meinem beschlagnahmten Fotolabor-Zubehör konfrontiert. Man wiegelt in solchem Fall ab, beruft sich auf frühere Tätigkeit als Berufsfotograf, verweist auf Urlaubsfotos, das restlich verbliebene Hobby. Doch dann kamen meine leistungsstarke Super 8 Schmalfilmkamera und zwei Kassetten mit extra hartem und hochempfindlichem Filmmaterial zur Ansicht, geeignet, wie es hieß, speziell für Agententätigkeit. Nun ja, ein Beweis war das nicht, allenfalls ein Indiz. Da es mir gelang, beim Text zu bleiben, kehrte ich beruhigt in meine Zelle zurück und freute mich auf das Spiel. Hier wie dort. Niemand hätte in mir einen Fußballfan vermuten können. Bis dahin war mir nicht einmal bekannt, dass Jürgen Sparwasser zu Hause erfolgreich für Magdeburg spielte. Nun aber erlebte ich ihn, sah, wie er sich in der 78. Minute nach Zuspiel von Hamann den Ball mit dem Kopf vorlegte, an Vogts, diesem zähen Burschen, vorbeistürmte, auch Höttges stehen ließ und das Leder für Meier unhaltbar ins Netz schmetterte. 1:0 für Deutschland. Für welches? Für meines oder für meines? Ja, ich habe wohl in meiner Zelle Tor, Tor, Tor gebrüllt, aber zugleich schmerzte mich der Rückstand des anderen Deutschland. Als Beckenbauer versuchte, den Angriff immer wieder neu aufzubauen, habe ich die bundesdeutsche Elf angefeuert und meinem Kanzler, den natürlich nicht unser Eins gestürzt hat, das waren wohl Nollau und allen voran Wehner und Genscher, schrieb ich auf einer Postkarte mein Bedauern über den Ausgang des Spiels, wie ich ihm späterhin an den Feiertagen und zum 18. Dezember seinen Geburtstag geschrieben habe. Aber er antwortete nicht. Dabei darf man sicher sein, dass auch er Sparwassers Tor mit gemischten Gefühlen erlebt hat. 1975. Ein Jahr wie andere auch? Oder schon bleiern die Zeit? Und wir ertaubt am eigenen Geschrei? Ich kann mich nur diffus erinnern oder allenfalls an ziellose Unruhe, weil bei mir unterm Dach, ob in Friedenau oder Wewelsfleth an der Stör, jeweils der Haussegen schiefhing, weil Anna, weil ich, weil Veronika, weshalb die Kinder verletzt oder aus dem Nest und ich mich, wohin sonst, ins Manuskript geflüchtet hatte, im Schwellkörper Butt weggetaucht war, nun die Jahrhunderte Trepp ablief und bei neuen und mehr köchenden Zeit weilte, die mich mal streng, mal nachsichtig unterm Löffel hielten, während sich abseits meiner Fluchtspuren die Gegenwart austobte und überall, ob im Zellentrakt Stammheim oder um das Kernkraftwerk Baugelände Bruckdorf, die Gewalt ihre Methoden verfeinerte. Aber sonst, seitdem Brand weg war und Schmidt uns als Kanzler alle versachlichte, nicht viel lief. Nur auf dem Bildschirm herrschte Andrang. Bleibe dabei. War kein besonderes Jahr oder besonders nur, weil wir Westbürger, 4, 5 an der Zahl, uns an der Grenze kontrollieren ließen, dann in Ostberlin 5, 6 Ostbürger trafen, die gleichfalls mit Manuskript überm Herzen angereist waren, Rainer Kirsch und Heinz Tschechowski sogar aus Halle. Anfangs hockten wir bei Schädlich, dann bei Sarah Kirsch oder Sibylle Henschke, bei diesem oder jenem, um uns nach Kaffee und Kuchen und den üblichen Ost-West-Frotzeleien gereimte und ungereimte Gedichte, zu lange Kapitel und kurze Geschichten vorzulesen, was zur Zeit beiderseits der Mauer in Arbeit war und im Detail die Welt bedeuten sollte. Ist also dieses Ritual, die mehr oder weniger schleppende Grenzkontrolle, die Fahrt zum Treffpunkt, Rotkäppchenweg oder Lehnbachstraße, das mal witzige, mal bekümmerte Geplänkel und Absingen gesamtdeutscher Klagelieder, zudem der verlesene Tintenfluss schreibwütiger Autoren, sodann die teils heftige, teils maulfaule Kritik am Gelesenen, dieser aufs Intime reduzierte Abklatsch der Gruppe 47, schließlich die kurz vor Mitternacht überhastete Ausreise, Grenzkontrolle, Bahnhof Friedrichstraße, das einzig haftende Ereignis gewesen, das dieses Jahr im Kalender hatte? Weit weg und nah bei fiel im Fernsehen Saigon. In Panik verließen vom Dach ihrer Botschaft die letzten Amerikaner Vietnam. Aber dieses Ende war abzusehen und bei Streuselkuchen und Bienenstich kein Thema für uns gewesen. Oder der Terror der RAF, der sich nicht nur in Stockholm Geiselnahme abspielte, sondern nun auch zwischen den Häftlingen in Stammheim zum Alltag gehörte, bis sich im Jahr drauf Ulrike Meinhof in ihrer Zelle erhängte oder bis sie erhängt wurde. Doch selbst diese langlebige Frage wird uns versammelte Schreibfederhalter nicht besonders bewegt haben. Neu waren allenfalls nach sommerlicher Trockenheit jene Waldbrände in der Lüneburger Heide, in deren weitflächigem Verlauf 5 Feuerwehrmänner von Flammen eingeschlossen zu Tode kamen. Auch das war kein Ost-West-Thema. Vielleicht aber haben wir, bevor Nicolas Born aus seiner erdabgewandten Seite las, Sarah ihre märkischen Gedichte berlinerte, Schädlich uns mit einer jenen Geschichte verstörte, die später im Westen unter dem Titel »Versuchte Nähe« erschienen sind, und ich ein Fragment aus dem Butt erprobte, uns jenes Ereignis als Neuigkeit geboten, das auf westlicher Seite der Stadt im Mai Schlagzeilen gemacht hatte. Am Kreuzberger Gröbenufer, nahe dem Grenzübergang Oberbaumbrücke, fiel ein 5-jähriger Türkenjunge, Zetin, in den Spreekanal, der zwischen den Stadthälften Grenze war, weshalb niemand, nicht die Westberliner Polizei, nicht die Matrosen der Volksarmee in ihrem Wachboot, dem Jungen helfen wollte oder konnte. Und weil sich im Westen keiner ins Wasser wagte und im Osten die Entscheidung eines ranghöheren Offiziers abgewartet werden musste, verging Zeit, bis es für Zetin zu spät war. Als die Feuerwehr schließlich die Leiche bergen durfte, begannen am Westufer des Kanals türkische Frauen mit ihrem Klagegesang, der lange anhielt und bis weit in den Osten zu hören gewesen sein soll. Was noch wäre bei Kaffee und Kuchen in jenem Jahr, das verlief wie andere Jahre auch, zu erzählen gewesen? Im September, als wir uns wieder mit Manuskripten trafen, hätte mir der Tod des Kaisers von Äthiopien, war es Mord, war es Prostatakrebs, Gelegenheit geboten, ein Kindheitserlebnis aufzutischen. In Fox' tönende Wochenschau hatte der Kinogänger in mir den Negus Haile Selassie gesehen, wie er in einer Motorbarkasse bei typischem Nieselregen einen Hafen, den Hamburger, besichtigte. Kleinwüchsig, bärtig, mit zu großem Tropenhelm stand er unter einem Sonnenschirm, den ein Diener aufgespannt hielt. Traurig oder bekümmert sah er aus. Das muss 35 gewesen sein, kurz bevor Mussolinis Soldaten in Abessinien, wie damals Äthiopien hieß, einmarschierten. Als Kind hätte ich den Negus gerne zum Freund gehabt und ihn begleitet, als er vor Italiens Übermacht von Land zu Land fliehen musste. Nein, ich bin nicht sicher, ob bei unseren westöstlichen Treffen vom Negus die Rede gewesen ist oder gar von Mengistu, dem Allerneuesten, dem kommunistischen Herrscher. Sicher war nur, dass wir vor Mitternacht in der Grenzkontrollhalle, Palast der Tränen genannt, unsere Ausweise und das Einreisepapier vorzeigen mussten. Und gleichfalls blieb sicher, dass in West-Berlin und in Wewelsfleth, wo immer ich mit meinem fragmentarischen Butt ein Dach überm Kopf suchte, der Haussegen schief hing. 1976. Wir glaubten, gleich wo wir uns in Ost-Berlin trafen, abgehört zu werden. Wir vermuteten überall, unterm Putz, in der Deckenlampe, selbst in den Blumentöpfen, sorgsam platzierte Wanzen und plauderten deshalb ironisch über den fürsorglichen Staat und dessen unstillbares Bedürfnis nach Sicherheit. Deutlich und langsam zum Mitschreiben gaben wir Geheimnisse preis, die den grundsätzlich subversiven Charakter der Lyrik bloßstellten und den gezielten Gebrauch des Konjunktivs verschwörerischer Absichten unterschoben. Wir gaben der Firma, wie die Staatssicherheit der Arbeiter- und Bauernmacht vertraulich genannt wurde, den Rat, bei der westlichen Konkurrenz, Pullach oder Köln, Amtshilfe zu erbitten, falls sich erweisen sollte, dass unsere intellektuellen Spitzfindigkeiten und dekadenten Metaphern nur grenzüberschreitend, also in gesamtdeutscher Zusammenarbeit zu entschlüsseln seien. Hochmütig spielten wir mit der Stasi und vermuteten, halb ernst, halb aus Laune, in unserer Runde zumindest einen Spitzel, wobei wir uns freundschaftlich versicherten, dass im Prinzip ein jeder unter Verdacht stehe. Zwei Jahrzehnte später schickte mir Klaus Schlesinger, der nun bei jener Behörde, die unter dem Namen Gauck firmiert, allen ihn betreffenden Stasi-Fleiß gefiltert hatte, einige Spitzelberichte, die auf unsere konspirativen Treffen Mitte der 70er Jahre bezogen waren. Aber da stand nur zu lesen, welche Person sich mit welcher vor der Buchhandlung am Bahnhof Friedrichstraße getroffen, wer wen zur Begrüßung geküsst oder Gastgeschenke, etwa bunt verpackte Flaschen, überreicht habe, auch mit wessen Trabi-Kennzeichen die betreffenden Personen wohin gefahren, in welchem Haus, Straße, Hausnummer, alle observierten Personen zu welchem Zeitpunkt verschwunden seien und wann nach mehr als 6 Stunden Objektüberwachung alle das Objekt genannte Haus verlassen und sich in verschiedene Richtungen die Westpersonen zur Ausreisestelle davongemacht hätten, einige lachend und laut nach offenbar starkem Alkoholgenuss. Also keine Wanzen, kein Spitzel in unserer Runde, kein Wort stand über unsere Leseübungen geschrieben, nichts, wie enttäuschend, über den Sprengstoff gereimter und ungereimter Lyrik. Und kein Hinweis auf das subversive Geplauder bei Kaffee und Kuchen. So blieb unvermittelt, was die Westpersonen über den Film Der weiße Hai, der neuerdings in einem der Kinos am Kudamm lief, an Sensationen zu berichten wussten. Einschätzungen der sich in Athen hinziehenden Prozesse gegen die Junta Obristen verhalten ungehört. Und als wir, ich ortskundig, unseren Freunden Bericht gaben über die Schlacht um das Atomkraftwerk Burgdorf, bei der die Polizei zum ersten Mal und sogleich erfolgreich die in Amerika erprobte chemische Keule einsetzte, um hernach mit tieffliegenden Hubschraubern zigtausend protestierende Zivilisten über die flachen Äcker der Wilstermarsch zu hetzen, hatte die östliche Behörde gleichfalls versäumt, von der Effizienz westlicher Polizeieinsätze Kenntnis zu nehmen. Oder ist etwa in unserer Runde kein Wort über Brockdorf gefallen? Kann es sein, dass wir unsere jenseits der Mauer isolierten Kollegen geschont, ihr ziemlich heiles Westbild nicht verletzt, ihnen den Einsatz der chemischen Keule und die allzu deprimierende Schilderung prügelnder, selbst Frauen und Kinder niederprügelnder Polizisten erspart haben? Eher nehme ich an, dass Born oder Buch oder ich dieses unaussprechliche Gas Chloracetophenon, mit dem die in Brockdorf zum Einsatz gekommenen Spraydosen gefüllt waren, betont sachlich im Zusammenhang mit jenem Gas zu erwähnen wussten, das bereits im Ersten Weltkrieg unter dem Namen Weißkreuz in Gebrauch gewesen ist und das daraufhin Sarah oder Schädlich, Schlesinger oder Rainer Kirsch die Meinung vertreten haben, so hochgerüstet sei die Volkspolizei gegenwärtig noch nicht, aber das werde sich ändern lassen, sobald man über mehr Devisen verfüge, denn im Prinzip könne das, was der Westen schaffe, auch dem Osten erstrebenswert sein. Unnütze Spekulationen. Nichts davon findet sich in Schlesingers Stasi-Papieren. Und was sich dort nicht findet, hat nie existiert. Jeder Fakt aber, der mit Zeitangabe, als Ortsbenennung und mittels knapper Personenbeschreibung zu Papier gekommen ist, war Tatsache und von Gewicht, sprach Wahrheit aus. So konnte ich Schlesingers Geschenk, es waren Fotokopien, ablesen, dass mich bei einem der jeweils bis zur Haustür observierten Besucher in Ostberlin eine Person, weiblich, hochgewachsen, blond gelockt, begleitet habe, die, was die Grenzkontrolle zu ergänzen wusste, auf der Ostseeinsel Hiddensee geboren sei, ihr Strickzeug mit sich führe, aber bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt in literarischen Kreisen als unbekannt gelte. So kam Ute in die Akten. Seitdem ist sie Tatsache. Kein Traum kann sie mir nehmen, denn fortan musste ich nicht mehr von hier nach dort irren, wo jeweils der Haussegen schiefhing. Vielmehr schrieb ich in ihrem Windschatten dem Butt Kapitel nach Kapitel auf die steinerne Haut und las weiterhin, sobald wir zusammenhockten, den Freunden vor, sei es etwas Gotisches über schonische Heringe, sei es eine barocke Allegorie von der Last böser Zeit. Aber was Schädlich, Born, Sarah und Rainer Kirsch oder ich wirklich an wechselnden Orten gelesen haben, steht nicht in Schlesingers Papieren, ist also nicht tatsächlich, hat weder den Segen der Stasi noch der Gaukbehörde. Allenfalls darf vermutet werden, dass ich, als Ute Tatsache war, das fortgesetzte Märchen die andere Wahrheit gelesen habe und schädlich uns schon damals oder im nächsten Jahr erst den Anfang seines Tallhofer, die Geschichte vom unsterblichen Spitzel, vorgelesen hat. 1977. Das hatte Folgen. Aber was hatte nicht Folgen? Terror, der sich seinen Gegenterror erfand. Und Fragen, die ohne Deckel blieben. So weiß ich bis heute nicht, wie zwei Revolver mit Munition, mit denen sich Bader und Raspe in Stammheim erschossen haben sollen, in den Sicherheitstrakt gekommen sind. Und wie sich Gudrun Enslin mit einem Lautsprecherkabel erhängt haben soll. Das hatte Folgen. Aber was hatte nicht Folgen? Etwa im Vorjahr die Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann, dem fortan der fest ummauerte Arbeiter- und Bauernstaat und, sobald er auf westlicher Bühne sang, der Resonanzboden fehlte. Bis zum heutigen Tag sehe ich ihn in der Friedenauer Niedstraße, wo er auf staatlich genehmigtem Durchreisebesuch zuerst einmal an unserem Esstisch launig von sich, vom wahren Kommunismus und abermals von sich sprach und dann in meinem Atelier mit Gitarre vor kleinem Publikum, Ute, die vielen Kinder und deren Freunde, sein Programm für den großen, gnädigst erlaubten Auftritt in Köln probte, wie wir ihn tags drauf im Fernsehen wiederum live erlebten, denn er hat alles, jeden Aufschrei gegen die Willkür der herrschenden Partei, jedes Hohnlachen, das ihm das volkseigene Spitzelwesen entlockte, jeden Schluchzer über den verratenen, von den führenden Genossen verratenen Kommunismus, jeden schrägen Akkord und schmerzgeborenen Krächzer geübt, bis hin zum Anflug beginnender Heiserkeit, bis in den Wortlaut des spontanen Versprechens, jeden Wimperschlag, jede Clowns- und jede Leidensmiene, sag ich, geübt, seit Monaten, Jahren, solange ihn gestrenges Auftrittsverbot außerhalb seiner Höhle gegenüber der ständigen Vertretung stumm gemacht hatte, geübt, den großen Auftritt sich Nummer für Nummer eingeübt, denn all das, was in Köln die zuhörenden Zuschauermassen erschütterte, ist ihm tags zuvor bereits vor kleinem Publikum gelungen. So reich an einstudierter Absicht war er, so sehr auf Treffsicherheit bedacht und so erprobt kam sein Mut über die Rampe. Kaum war er ausgebürgert, hofften wir alle, dass solch ein Mut Folgen haben, sich dieser Mut nun im Westen erproben werde. Aber da kam nicht mehr viel. Später, viel später, als die Mauer kippte, war er beleidigt, weil das ohne sein Zutun geschah. Kürzlich hat man ihn mit dem Nationalpreis geehrt. Nach Biermanns Ausbürgerung trafen wir uns zum letzten Mal im Osten der Stadt. In Kunerts Haus mit den vielen Katzen lasen wir anfangs, wie eingeübt, einander vor, dann aber kamen weitere hinzu, die öffentlich gegen die Ausbürgerung Biermanns protestiert hatten und nun mit den Folgen ihres Protestes umzugehen versuchten. Eine der Folgen war, dass sich viele, nicht alle, genötigt sahen, die Ausreise aus ihrem Staat zu beantragen. Kunerts gingen mit ihren Katzen, mit Kindern, Büchern und Hausrat gingen Sarah Kirsch und Jochen Schädlich. Auch das hatte Folgen. Aber was hatte nicht Folgen? Später starb Nikolaus Born uns allen weg. Später, viel später, zerbrachen unsere Freundschaften, Vereinigungsschäden. Unsere Manuskripte jedoch, aus denen wir uns mal um mal vorgelesen hatten, kamen auf den Markt. Auch der Butt schwamm sich frei. Ach ja, und zum Jahresende 77 starb Charlie Chaplin. Er watschelte auf den Horizont zu, ging einfach davon, ohne Nachfolge zu finden. 1978. Gewiss, Hochwürden, ich hätte früher kommen, mein Herz ausschütten sollen. Doch glaubte ich fest mit den Kindern, das werde sich geben. Mein Mann und ich fühlten uns sicher, es fehle ihnen an nichts. Wir waren beiden in Liebe zugetan. Und seitdem wir in meines Schwiegervaters Villa, auf dessen Wunsch übrigens wohnten, sah es auch so aus, als seien sie glücklich oder immerhin zufrieden. Das geräumige Haus, das große Anwesen mit altem Baumbestand. Und obgleich wir etwas abseits wohnen, ist es ja doch, wie Sie wissen, Hochwürden, nicht weit zum Stadtzentrum. Sie wurden ständig von ihren Schulkameraden besucht. Ausgesprochen heiter ging es bei Gartenfesten zu. Sogar mein Schwiegervater, unser von den Kindern heißgeliebter Opa, erfreute sich an dem munteren Treiben. Und nun auf einmal fielen beide aus der Acht. Mit Martin fing es an. Aber Monika meinte, ihren Bruder überbieten zu müssen. Der Junge war plötzlich bis auf ein Büschel über der Stirn kahl geschoren und das Mädel hat ihr schönes Blondhaar teils lila, teils giftgrün gefärbt. Nun, darüber hätte man hinwegsehen können, taten wir auch. Aber als sich nun beide in diesen schrecklichen Klamotten zeigten, waren wir, ich mehr als mein Mann, schockiert. Martin, der sich bis dahin eher ein wenig snobbistisch trug, steckte plötzlich in löcherigen Jeans, die an einer rostigen Kette hingen. Dazu sollte eine schwarze Nietenjacke passen, die von einem monströsen Vorhängeschloss über der Brust zusammengehalten wurde. Und unsere Moni zeigte sich in einer abgeschabten Ledermontur, lief in Schnürstiefeln. Zu alledem kam aus beiden Zimmern diese Musik, wenn man dererlei aggressiven Lärm so nennen mag. Kaum waren sie aus der Schule, ging das Getöse los, ohne Rücksicht auf unseren Opa, der, seitdem er im Ruhestand ist, nur noch die Stille pflegte, dachten wir ahnungslos. Ja, Hochwürden, so oder ähnlich heißt diese Ohrenpein, Sex Pistols. Sie scheinen sich darin ja auszukennen. Aber gewiss doch, haben wir alles versucht, gut zureden, allerdings auch mit Strenge. Mein Mann, sonst die Geduld selbst, sogar mit Taschengeldentzug. Nichts half. Die Kinder immer aushäusig und in schlechter Gesellschaft. Ihre Schulfreunde, alle aus guten Familien, kamen natürlich nicht mehr. Es war die Hölle, denn nun brachten sie diese Typen, diese Punks, ins Haus. Nirgendwo war man vor ihnen sicher, hockten auf den Teppichen, lümmelten sich im Raucherzimmer, sogar in den Ledersesseln. Dazu diese Fäkalsprache, so war es Hochwürden, ständig dieses No-Future-Gerede, bis nun, wie soll ich sagen, unser Opa plötzlich durchdrehte. Und zwar von einem Tag auf den anderen. Mein Mann und ich, wir erlebten uns fassungslos, denn mein Schwiegervater, Sie kennen ihn ja, dieser feine, gepflegte Herr, die Diskretion in Person, mit Altherrencharme und leisem, nie verletzendem Witz ausgestattet, der, seit er sich von allen Bankgeschäften zurückgezogen hatte, nur noch seiner Liebe zur klassischen Musik lebte, kaum seine Räume verließ, nur gelegentlich auf der Gartenterrasse saß, Gedanken verloren, als habe er den Finanzfachmann in gehobener Position, Sie wissen ja, Hochwürden, er gehörte zu den Führungskräften der Deutschen Bank, ganz und gar hinter sich gelassen, er, der nie über sich und seine langjährige Tätigkeit sprach, ganz Diskretion in Nadelstreifen, denn als ich ihn einmal, jung verheiratet, nach seiner beruflichen Tätigkeit während der schrecklichen Kriegszeit gefragt habe, hat er, wie es seine Art war, mit leiser Ironie geantwortet, Das bleibt Bankgeheimnis. Und selbst Erwin, der ja gleichfalls im Bankwesen tätig ist, weiß wenig über die Stationen seiner Kindheit und noch weniger weiß er über den Werdegang seines Vaters, der nun auf einmal, ich sagte es bereits hochwürdig, von einem Tag auf den anderen wie ausgetauscht war. Stellen Sie sich das vor. Er überrascht, nein, schockiert uns zum Frühstück in diesem schrecklichen Outfit. Hat sich sein schönes, noch im Alter dichtes Grauhaar bis auf einen zu Berge stehenden Mittelstreifen abrasiert und den jämmerlichen Rest zudem fuchsrot gefärbt. Dazu trägt er, wahrlich passend, einen offenbar heimlich aus schwarz-weißen Stoffresten zusammengeflickten Kittel zu seiner alten Stresemannhose, die er vormals auf Vorstandssitzungen getragen hatte. Wie ein Sträfling sah er aus. Und alles, die Stoffstreifen und sogar der Hosenschlitz, waren von Sicherheitsnadeln zusammengehalten. Desgleichen hatte er sich, fragen Sie mich bitte nicht wie, zwei besonders große Sicherheitsnadeln durch die Ohrläppchen gebohrt. Zudem muss er irgendwo ein paar Handschellen aufgetrieben haben, die aber nur trug, sobald er ausging. Aber gewiss hochwürden. Niemand konnte ihn halten. Ständig war er aushäusig, machte sich nicht nur hier in Rath, sondern, wie man uns berichtet hatte, im Stadtzentrum, sogar auf der Königsallee, zum Gespött der Leute. So hatte er dann auch bald eine Horde dieser Punks um sich herum, mit denen er die Gegend bis hoch nach Gerresheim unsicher machte. Nein, Hochwürden, selbst wenn ihm Erwin Vorhaltungen gemacht hat, hieß es, Herr Abs geht jetzt aus. Herr Abs muss die Böhmische Unionbank und die Wiener Kreditanstalt übernehmen. Außerdem muss Herr Abs demnächst in Paris und Amsterdam namhafte Geschäftshäuser arisieren. Man hat Herrn Abs gebeten, wie schon beim Bankhaus Mendelssohn, dabei diskret vorzugehen. Herr Abs ist für Diskretion bekannt und wünscht, nicht weiter befragt zu werden. Das und noch mehr haben wir uns anhören müssen, tagtäglich, Hochwürden. Sie sagen es, mit seinem ehemaligen Chef, dem er offenbar nicht nur während der Aufbauphase der Nachkriegsjahre, sondern auch in Kriegszeiten aufs Engste verbunden gewesen sein will. Ja doch, mit Hermann Josef Abs, der seinerzeit den Herrn Bundeskanzler in wichtigen Finanzfragen beraten durfte, hat sich nun unser Opa voll und ganz identifiziert. Ob es um lästige Entschädigungsfragen geht, die die IG Farben betreffen, oder um weitere Forderungen aus Israel, immer meint er, als Herrn Adenauers Unterhändler tätig werden zu müssen. Dann heißt es, Herr Abs weist alle Forderungen zurück. Herr Abs wird dafür sorgen, dass wir kreditfähig bleiben. So haben ihn auch diese schrecklichen Punks gerufen, sobald er die Villa verließ. Papa Abs. Und uns hat er lächelnd versichert, kein Anlass zur Sorge, Herr Abs tritt nur eine Geschäftsreise an. Und die Kinder? Sie werden es nicht glauben, Hochwürden. Von einem Tag auf den anderen waren sie kuriert. So sehr hat sie unser Opa geschockt. Monika hat ihre Ledermontur und diese grässlichen Schnürstiefel in den Mülleimer gestopft. Sie bereitet sich jetzt aufs Abitur vor. Martin hat wieder seine Seidenkrawatten entdeckt. Er will, wie ich von Erwin hörte, gerne nach London und dort ein College besuchen. Eigentlich, doch nur, wenn man von den tragischen Folgen absieht, sollten wir dem alten Herrn dankbar sein, dass er seine Enkelkinder wieder zur Vernunft gebracht hat. Gewiss überaus schwer ist es uns gefallen, diesen, ich weiß, hart anmutenden Entschluss zu fassen. Stundenlang haben wir mit den Kindern gemeinsam nach einem Weg gesucht. Ja, er ist jetzt in Grafenberg. Sie sagen es, die Anstalt hat einen guten Ruf. Wir besuchen ihn regelmäßig, gewiss auch die Kinder. Es fehlt ihm an nichts. Nur gibt er sich leider immer noch als Herr Abs aus. Verkehrt aber, wie uns einer der Pfleger versichert hat, recht gesellig mit anderen Pflegefällen. Unser Opa soll neuerdings sogar mit einem Fall, der sich passenderweise als Herr Adenauer ausgibt, befreundet sein. Man erlaubt den beiden, sich beim Boccia-Spiel zu erfreuen. 1979. Hör endlich auf mit der Fragerei. Was soll das, meine größte Liebe? Bist du natürlich mein ziemlich nerviger Klaus Stefan. Während ich für dich? Also gut, damit die Löcherei aufhört. Nehme an, du meinst mit Liebe sowas wie Herzflimmern, feuchte Hände, Gestammel kurz vorm Irrereden. Ja? Einmal hat es gefunkt, und zwar, als ich 13 war. Da habe ich mich, du wirst staunen, in einen richtigen Ballonfahrer verknallt. Total, bis zum Ohnmächtigwerden. Genauer gesagt, in den Sohn eines Ballonfahrers oder noch genauer, in den älteren Sohn des einen Ballonfahrers. Denn es waren zwei Männer, die mit ihren Familien, wann das war, vor 12 Jahren, Mitte September, in einem Heißluftballon von Thüringen rüber ins Fränkische geflogen sind. Ach was! Keine Vergnügungstour. Du verstehst nichts oder willst nichts kapieren. Über die Grenze weg sind sie. Tollkühn. Über Stacheldraht, Tretminen, Selbstschussanlagen, den Todesstreifen weg und direkt zu uns. Ich komme nämlich, wie du dich vielleicht erinnern magst, aus Naila, einem Nest in Franken. Und keine 50 Kilometer weit weg, im damals noch anderen Deutschland, liegt Pößneck, von wo aus die beiden Familien geflüchtet sind, sage ich doch, mit einem Ballon, und zwar einem selbstgenähten, woraufhin Naila berühmt wurde und in alle Zeitungen, sogar ins Fernsehen kam, weil die Ballonfahrer bei uns zwar nicht direkt vor der Haustür, aber am Stadtrand auf einer Waldwiese gelandet sind. 4 Erwachsene, 4 Kinder. Und eines davon war Frank, gerade 15 geworden, in den ich mich verknallt habe, und zwar sofort, als wir anderen Kinder hinter der Absperrung standen und zuguckten, wie die beiden Familien noch einmal fürs Fernsehen in die Gondel geklettert sind und auf Wunsch Winke-Winke gemacht haben. Nur mein Frank nicht. Verzog keine Miene. Dem war das peinlich. Hatte den Rummel satt. Na, das ganze Mediengetue. Wollte raus aus der Gondel, durfte aber nicht. Mich aber hat es auf der Stelle erwischt. Wollte zu ihm hin oder weg von ihm. Genau, war ganz anders als mit uns, wo sich alles allmählich entwickelt hat und so gut wie nichts spontan gelaufen ist. Aber mit Frank, das war Liebe auf ersten Blick. Und ob ich mit ihm geredet habe. Das heißt, kaum war er raus aus der Gondel, habe ich ihn einfach angequatscht. Er hat kaum was gesagt, war ziemlich gehemmt, richtig süß. Aber ich habe ihn gelöchert, wollte alles wissen, na die ganze Geschichte, wie die beiden Familien es schon einmal versucht haben, aber der Ballon, weil Nebel war, feucht wurde und drüben, knapp vor der Grenze runterkam und alle nicht wussten, wo sind wir. Haben Schwein gehabt, dass sie nicht geschnappt wurden, drüben. Und dann hat mir Frank erzählt, wie die beiden Familien nicht etwa aufgesteckt, sondern nochmal meterweise Regenmantelstoff zusammengekauft haben, überall in der damaligen DDR, was ja bestimmt nicht einfach gewesen ist. Nachts haben die Frauen und Männer dann mit 2 Nähmaschinen den neuen Ballon Stück für Stück genäht, weshalb ihnen gleich nach der geglückten Flucht die Firma Singer 2 funkelnagelneue Elektromaschinen schenken wollte, weil man annahm, dass der Ballon nur mit 2 altmodischen Singer-Tretmaschinen. Stimmte aber nicht. Waren Ostfabrikate, sogar elektrische. Also gab's keine Supergeschenke. Klar, weil ja der Werbeeffekt nun fehlte. Und für nichts gibt's nichts. Jedenfalls hat mir mein Frank das alles nach und nach erzählt, wenn wir uns auf der Waldwiese, wo der Ballon gelandet ist, heimlich trafen. Eigentlich war er schüchtern und ganz anders als die Jungs hier im Westen. Ob wir uns geküsst haben? Anfangs nicht, aber später. Da gab es schon Schwierigkeiten mit meinem Vater. Der meinte nämlich, was nicht ganz falsch war, dass die Ballonfahrereltern unverantwortlich gehandelt ihre Familien in Gefahr gebracht hätten. Wollte ich natürlich nicht einsehen. Hab zu meinem Vater, was auch nicht falsch war, gesagt, eifersüchtig bist du, weil diese Männer was gewagt haben, wofür du bestimmt viel zu ängstlich bist. Na sowas, Jetzt spielt mein Herz allerliebster Klaus Stefan auch noch den Eifersüchtigen, will mir eine Szene, womöglich wieder mal Schluss machen mit uns. Nur weil mir vor Jahren... Also gut. Gelogen habe ich. Hab mir einfach was ausgedacht. Bin viel zu verklemmt gewesen mit 13, um den Jungen anzuquatschen. Hab immer nur geguckt und geguckt. Auch später noch, wenn ich ihn auf der Straße sah. Er ging ja ganz nah bei uns in die Hauptschule von Naila. Die liegt in der Albin-Klöver-Straße, von wo es nicht weit zu der Waldwiese ist, auf der sie alle mit dem Ballon gelandet sind. Später sind wir dann weggezogen, ja, nach Erlangen, wo mein Vater in der Produktwerbung bei Siemens angefangen hat. Aber Frank? Nein, nicht nur ein bisschen verknallt. Geliebt habe ich ihn, heiß und innig, ob dir das passt oder nicht. Und selbst wenn zwischen uns kein bisschen was passiert ist, habe ich ihn immer noch lieb, auch wenn Frank davon keinen Schimmer hat. 1980. Ist doch von Bonn aus ein Katzensprung nur, sagte mir seine Frau am Telefon. Sie ahnen ja nicht, Herr Staatssekretär, wie naiv diese Leute sind. Dabei freundlich. Schauen Sie ruhig mal kurz vorbei, damit Sie mitkriegen, wie das bei uns hier läuft, von früh bis spät und so weiter. Also sah ich mich als Leiter des zuständigen Referats verpflichtet, Augenschein zu nehmen und sei es auch nur, um Ihnen gegebenenfalls zu berichten. In der Tat, vom Auswärtigen Amt war es ein Katzensprung nur. Aber nein, in einem stinknormalen Reihenhaus befindet sich die Zentrale oder was man dafür hält. Und von dort aus meint man, kurz entschlossen ins Weltgeschehen eingreifen, uns gegebenenfalls unter Zugzwang setzen zu können. So hat mir denn auch seine Frau versichert, dass sie den ganzen Organisationskram schaffe, trotz Haushalt und der drei kleinen Kinder. Mit links mache sie das, halte dabei ständig Kontakt mit dem besagten Schiff im südchinesischen Meer und verteile, wie nebenbei, die immer noch reichlich fließenden Spendengelder. Nur mit uns, sagte sie, mit der Bürokratie gebe es Schwierigkeiten. Im Übrigen halte sie sich an den Wahrspruch ihres Mannes. Seid vernünftig, wagt das Unvernünftige, den er vor Jahren, 68 war das, in Paris aufgeschnappt habe, damals, als die Studenten noch wagemutig und so weiter. Diesem Motto zu folgen, rate sie auch mir, sprich dem Auswärtigen Amt, denn ohne politischen Wagemut würden immer mehr Bootpeople ertrinken oder auf der Ratteninsel Pulau Bidong verhungern. Auf jeden Fall müsse dem Schiff für Vietnam, das ihr Mann dank reichlicher Spenden für weitere Monate habe chartern können, endlich erlaubt werden, Flüchtlinge von anderen Schiffen, zum Beispiel jene armen Menschen, die von einem Frachter der dänischen Maersk Line aufgefischt worden seien, umstandslos zu übernehmen. Das fordere sie, das sei ein Gebot der Menschlichkeit und so weiter. Und ob ich die gute Frau darauf hingewiesen habe, wiederholt und selbstverständlich weisungsgemäß, Herr Staatssekretär, schließlich ist die Seerechtskonvention von 1910 die einzige Richtlinie, an die wir uns in dieser prekären Situation halten können. Nach deren Wortlaut sind, wie ich hier immer wieder versichert habe, alle Kapitäne verpflichtet, Schiffsbrüchige aufzunehmen, allerdings ausschließlich direkt aus dem Wasser und nicht von anderen Frachtern, wie es im Fall Maersk Mango geschehen soll, der unter der Billigflagge Singapur fährt und über 20 Schiffsbrüchige aufgenommen hat, die man nun loswerden möchte. Und zwar sofort. Man habe, laut Funkspruch, schnell verderbliche Südfrüchte geladen. Man dürfe nicht vom Kurs abweichen und so weiter. Und trotzdem habe ich ihr gegenüber immer wieder beteuert, verstoße eine direkte Übernahme der geretteten Boat People durch die Kap Anamur gegen das internationale Seerecht. Ausgelacht hat sie mich, während sie am Kochherd stand und Mohrrüben in ein Eintopfgericht schnipselte. Diese Regelung, sagte sie, stamme aus Titanic-Zeiten. Die heutigen Katastrophen seien von anderer Dimension. Man müsse schon jetzt von 300.000 ertrunkenen, verdursteten Bootsflüchtlingen ausgehen. Selbst wenn es der Kap Anamur bisher gelungen sei, viele hundert zu retten, könne man sich damit nicht zufrieden geben. Auf meine Relativierung der bloß grob geschätzten Zahlen und weitere Einwände bekam ich zu hören, ach was, dafür interessiere ich mich nicht, ob es unter den Flüchtlingen auch Schwarzhändler, Zuhälter, womöglich Kriminelle oder US-Kollaborateure gibt. Für sie gehe es um Menschen, die tagtäglich ersaufen, während sich das Auswärtige Amt, überhaupt alle Politiker, an Richtlinien klammerten, die von anno dazumal seien. Vor einem Jahr noch, als das Elend begann, habe es Landesfürsten gegeben, die in Hannover und München fürs Fernsehen ein paar hundert, wie es geheißen habe, Opfer des kommunistischen Terrors in Empfang genommen hätten. Nun aber, auf einmal, rede man nur noch von Wirtschaftsflüchtlingen und vom schamlosen Missbrauch des Asylrechts. Nein, Herr Staatssekretär, die gute Frau war nicht zu beruhigen. Das heißt, besonders aufgeregt war sie nicht. Eher heiter, gelassen, dabei immer geschäftig, sei es am Herd mit dem Eintopfgericht, Gemüse mit Hammeldünnung, wie mir versichert wurde, oder sie hing am Telefon. Außerdem kamen fortwährend Besucher, Ärzte darunter, die ihre Dienste anboten. Langes Palaver über Wartelisten, Tropentauglichkeit, Schutzimpfungen und so weiter. Dazwischen immerfort die drei Kinder. Wie gesagt, ich stand in der Küche, wollte gehen und ging nicht. Kein Stuhl war frei. Mehrmals bat sie mich, mit einem Holzlöffel den Eintopf umzurühren, während sie im Wohnzimmer nebenan telefonierte. Als ich schließlich auf einem Wäschekorb Platz nahm, habe ich mich auf eine Gummiente gesetzt, die, ein Spielzeug der Kinder, erbärmliche Quietschlaute von sich gab, was allerseits Gelächter zur Folge hatte. Nein, frei von Spott oder gar Hohn, diese Leute, Herr Staatssekretär, lieben das Chaos. Das mache sie kreativ, bekam ich zu hören. Wir haben in diesem Fall mit Idealisten zu tun, die sich einen Dreck um bestehende Vorschriften, Richtlinien und so weiter kümmern. Vielmehr sind sie, wie diese gute Frau in ihrem Reihenhaus, felsenfest davon überzeugt, die Welt bewegen zu können. Eigentlich bewundernswert fand ich, wenngleich es mir nicht gefallen konnte, in meiner Funktion beim Auswärtigen Amt als Unmensch dazustehen, als jemand, der immerfort Nein sagen muss. Gewiss, nichts ist verdrießlicher, als Hilfe versagen zu müssen. Rührender, aber auch beschämenderweise hat mir eines der Kinder, ein Mädchen, zum Abschied die quietschende Gummiente geschenkt. Die kann schwimmen, bekam ich zu hören. 1981. Kannst du mir glauben, Rosi? War mir peinlich, die Reise. Hatte vorher nie so viele Ritterkreuze gesehen, nur das eine auf Fotos, das mein Onkel Konrad am Hals gehabt hat. Nun aber baumelten jede Menge auch solche mit Eichenlaub, wie mir meine Oma, die auf dem Friedhof neben mir stand, ziemlich laut, weil sie schwerhörig ist, erklärt hat. Von ihr war nämlich dieses Telegramm gekommen. Zug sofort nach Hamburg nehmen, dann S-Bahn bis Endstation Aumühle. Dort wird unser Großadmiral zur letzten Ruhe. Klar, dass ich musste. Du kennst meine Oma nicht. Wenn die sofort sagt, dann ist es so. Selbst wenn ich mir sonst nichts sagen lasse und in Kreuzberg, wie du ja weißt, zur Hausbesetzerszene gehöre und wir jeden Tag damit rechnen mussten, dass dieser Lummer uns seine Bullen schickt, Räumkommando Hermsdorfer Straße, war mir jedenfalls peinlich, meiner WG das Telegramm vorzuzeigen und ob die gelästert haben, von wegen Großadmiral. Jedenfalls stand ich nun da, neben meiner Oma und zwischen all den Opas, die ihre Mercedes vorm Friedhof geparkt hatten und jetzt, fast jeder Zweite, mit einem Ritterkreuz unterm Kinn, sonst aber in Zivil, von der Kapelle weg bis zum Grab, Spalier standen, wie meine Oma das nannte. Ich fror. Aber die Opas standen fast alle ohne Mantel, auch wenn Schnee lag und es trotz Sonne saumäßig kalt war, hatten aber Schirmmützen auf, marinemäßig. Das waren alles U-Boot-Fahrer, wie die Männchen, die den Sarg mit dem Großadmiral drin und schwarz-rot-gold drauf langsam an uns vorbeitrugen, wie ja die beiden älteren Brüder von meinem Vater, der aber zum Schluss nur beim Volkssturm war, auch U-Boot-Fahrer gewesen sind. Der eine ist im Eismeer, der andere irgendwo im Atlantik draufgegangen. Oder sie haben, wie meine Oma immer sagt, das kühle Seemannsgrab gefunden. Der eine war Kaloi, was sowas wie ein Kapitän ist. Der andere, mein Onkel Karl, nur Oberbootsmann. Du wirst es nicht glauben, Rosi. Insgesamt sollen an die 30.000 in rund 500 Booten abgesoffen sein. Alle auf Befehl von diesem Großadmiral, der eigentlich ein Kriegsverbrecher gewesen ist. Jedenfalls sagt das mein Vater. Und dass die meisten, auch seine Brüder, sagt er, freiwillig in diese schwimmenden Särge gestiegen sind. Dem ist das genauso peinlich wie mir, wenn unsere Oma immer um Weihnachten rum ihren Kult mit ihren toten Heldensöhnen treibt, weshalb mein Vater auch dauernd Krach mit ihr kriegt. Nur noch ich besuche sie manchmal in Eckernförde, wo sie ihr Häuschen hat und schon immer, auch nach dem Krieg, diesen Großadmiral verehrt hat. Aber sonst ist sie ganz okay. Und eigentlich verstehe ich mich mit ihr besser als mit meinem Vater, dem das mit unserer Hausbesetzerei natürlich nicht passt. Deshalb hat meine Oma nur mir und nicht meinem Vater dies Telegramm geschickt, ja? In die Hermsdorfer Nummer 4, wo wir uns schon seit Monaten mit Hilfe von Sympathisanten, das sind Ärzte, linke Lehrer, Rechtsanwälte und so, richtig gemütlich eingerichtet hatten. Herbie und Robbie, die, wie ich dir neulich geschrieben habe, meine besten Freunde sind, waren bestimmt nicht begeistert, als ich ihnen das Telegramm zeigte. Du tickst wohl nicht richtig, hat Herbie gesagt, als ich meine Klamotten packte. Ein alter Nazi weniger. Aber ich habe gesagt, ihr kennt meine Oma nicht. Wenn die sofort kommen sagt, gibt's keine Ausrede. Und eigentlich, kannst du mir glauben, Rosi, bin ich ganz froh, dass ich mir den Zirkus auf dem Friedhof angeguckt habe. Waren fast alle da, die vom U-Boot-Krieg übrig geblieben sind. War schon komisch und ein bisschen gruselig, aber auch ziemlich peinlich, als alle am Grab dann gesungen haben, wobei die meisten aussahen, als wären sie immer noch auf Feinfahrt und müssen den Horizont nach sowas wie einer Rauchfahne absuchen. Meine Oma hat auch gesungen, ganz laut natürlich. Zuerst über alles in der Welt und dann ich hatte einen Kameraden. War richtig schaurig. Dazu waren auch noch paar von diesen rechtsgewickelten Trommelbuben aufmarschiert mit Kniestrümpfen bei dieser Kälte. Und am Grab wurde geredet über alles Mögliche, besonders viel über Treue. Der Sarg aber war eigentlich enttäuschend, sah ganz gewöhnlich aus. Hätte man nicht, habe ich mich gefragt, eine Art Mini-U-Boot zimmern können, aus Holz natürlich, aber wie ein Kriegsschiff angepinselt, und hätte man darin nicht ganz bequem den Großadmiral einsargen können? Als wir dann gingen und die Ritterkreuzmänner mit ihren Mercedesen alle abgezischt waren, habe ich zu meiner Oma, die mich auf dem Hamburger Hauptbahnhof zu einer Pizza eingeladen und mir ein bisschen mehr als das Reisegeld zugesteckt hat, gesagt, meinst du wirklich, Oma, dass ich diese Geschichte mit dem Seemannsgrab von Onkel Konrad und Onkel Karl gelohnt hat? War mir peinlich hinterher, dass ich sie das so direkt gefragt habe. Mindestens minutenlang hat sie nichts gesagt. Dann aber, tja, mein Jung, irgendeinen Sinn muss es ja wohl gehabt haben. Na, wie du ja weißt, inzwischen haben uns Lummers Bullen, kaum war ich zurück, weggeräumt. Ziemlich knüppelmäßig. Nun haben wir in Kreuzberg paar andere Häuser in Stand besetzt. Meine Oma findet auch, dass das mit den vielen leerstehenden Wohnungen eine Riesensauerei ist. Aber wenn du willst, Rosi, können wir, wenn ich wieder weggeräumt werde, bei meiner Oma in ihrem kleinen Häuschen wohnen. Sie würde sich ganz riesig freuen, hat sie gesagt. 1982. abgesehen von Missverständnissen, die mein Zitat perfides Albion offenbar ausgelöst hat, bin ich, was mein Gutachten für die Howaldwerft und die AEG Marinetechnikfiliale in Wedel betrifft, das unter dem Titel Folgen des Falklandkrieges stand, selbst aus heutiger Sicht durchaus zufrieden. Denn angenommen, es wäre den beiden U-Booten vom Typ 209, die die HDW an Argentinien geliefert hatte und deren elektronisches Torpedosystem als optimal galt, mit erstem Schlag gelungen, gegen die englische Task Force erfolgreich zum Einsatz zu kommen, etwa den Flugzeugträger Invincible und desgleichen den voll ausgelasteten Truppentransporter Queen Elizabeth zu versenken, dann hätte dieser Doppelerfolg für die Bundesregierung trotz ihrer erklärt positiven Einstellung zum NATO-Doppelbeschluss und über den damals längst fälligen Kanzlerwechsel hinaus verheerende Folgen gehabt. Deutsche Waffensysteme bewähren sich im Einsatz gegen NATO-Verbündete, hätte es geheißen. Nicht auszudenken, schrieb ich und wies zugleich darauf hin, dass selbst die Versenkung des Zerstörers Sheffield und des Landungsschiffes Sir Galahad durch argentinische Flugzeuge französischer Herkunft einen etwaigen Erfolg, erzielt durch U-Boote aus deutscher Produktion, nicht relativiert hätte. Gewiss wäre die in England nur mühsam verdeckte Deutschfeindlichkeit offen zutage getreten. Hunnen hätte man uns wieder einmal genannt. Zum Glück lag bei Ausbruch des Falklandkrieges das eine der Howaldboote, die Salta, mit Maschinenschaden im Hafen. Die andere, die San Luis, kam zwar zum Einsatz, jedoch mit unzureichend ausgebildeter Besatzung, die, wie sich zeigen sollte, unfähig war, die komplizierte AEG-Elektronik der Torpedolenksysteme zu bedienen. So sind, schrieb ich in meinem Gutachten, die britische Navy und auch wir als Nation mit dem Schrecken davongekommen, zumal den Engländern wie uns die erste Falklandschlacht vom 8. Dezember 1914, als das bis dahin erfolgreiche deutsche Ostasien-Geschwader unter dem Kommando des legendären Vizeadmirals Graf von Spee von der britischen Übermacht vernichtet wurde, immer noch als Ruhmestat gegenwärtig ist. Um aber die über das bloß Waffentechnische hinausgehende, weil historisch begründeten Erwägungen meines Gutachtens zu stützen, habe ich vor 8 Jahren, als Schmidt gehen musste und mit Kohl die Wende begann, meinen ansonsten nüchternen Analyse die Ablichtung eines Ölgemäldes beigelegt. Es handelt sich um ein Seestück von der Hand des bekannten Marinemalers Hans Bort, das den Untergang eines Panzerkreuzers im Verlauf der besagten Schlacht zum Motiv hat. Während im Bildhintergrund das Schiff nach Achtern weg sinkt, treibt im Vordergrund ein deutscher Matrose, der sich an eine Planke klammert, jedoch mit rechter Hand eine Fahne, offenbar die des sinkenden Panzerkreuzers, mit einprägsamer Geste hochhält. Es ist, wie Sie sehen, eine besondere Fahne. Und deshalb, lieber Freund und Kamerad, schreibe ich Ihnen so weit ausholend und rückbezüglich. Wir erkennen nämlich auf dem dramatischen Bild jene Reichskriegsflagge, die uns jüngst anlässlich der Leipziger Montagsdemonstrationen abermals ins Zeitgeschehen gerückt wurde. Leider kam es dabei zu hässlichen Prügelszenen. Ich bedauere das. Denn wie ich nach Anforderung mit einem Gutachten zum Einheitsprozess in Vorschlag gebracht habe, hätte nach meiner Darlegung der Austausch jener eher nichtssagenden Parole »Wir sind das Volk« durch den, wie man sieht, die Politik zum Erfolg antreibenden Ruf »Wir sind ein Volk« durchaus friedlich, ja gesittet vonstatten gehen müssen. Andererseits dürfen wir froh sein, dass es jenen kahlgeschorenen und zu allem entschlossenen Burschen, allgemein als Skinheads bekannt, handstreichartig gelungen ist, mit ihren in so großer Zahl organisierten Reichskriegsflaggen die Leipziger Montagsszene zu beherrschen und, zugegeben überaus lautstark, dem Ruf nach der Einheit Deutschlands Nachdruck zu verleihen. So lässt sich erkennen, welche Umwege zu gehen die Geschichte fähig ist. Manchmal allerdings muss man ihr auf die Sprünge helfen. Wie gut, dass ich mich, als die Zeit reif war, an mein damaliges Falklandkrieg-Gutachten und das erwähnte Seestück erinnert habe. Damals zeigten sich die Herren aus dem Hause AEG, wie allgemein üblich, bar jeder historischen Kenntnis und deshalb ohne Verständnis für meinen kühnen Zeitsprung. Doch inzwischen mag ihnen der tiefere Sinn der Reichskriegsflagge aufgegangen sein. Immer häufiger sehen wir sie. Junge, wiederum begeisterungsfähige Menschen zeigen sich mit ihr, halten sie hoch. Und seitdem nunmehr die Einheit unter Dach und Fach ist, darf ich Ihnen gegenüber, bester Freund, zugeben, dass mich Stolz erfüllt, weil ich den Wink der Geschichte erkannt habe und mit meinem Gutachten behilflich gewesen bin, als es darum ging, sich wieder der nationalen Werte zu erinnern und endlich weit sichtbar Flagge zu zeigen. 1983. So einen kriegen wir nimmer. Seitdem er ein letztes Halali, na wo schon, bei einem Jagdtreffen mitten im Wald nicht mehr erlebte und nun auch sein Spezi, der Fleisch-Käse-Bierlieferant, weg ist und nur der Dritte im Bunde, der rechtzeitig von drüben rüber machte, seine Villa am Tegernsee vollgewichtig besetzt hält, fehlt es uns Kabarettisten an Stoff, denn selbst das regierende Schwergewicht kann dieses Trio nicht aufwiegen. Langeweile seitdem. Nur noch Süßmutgeraspel, Blümchenkaffee, Späße mit Augenbrauen und ähnliche Haarspalterei. Gibt nichts mehr zu lachen. Und wir, die professionellen Spaßmacher der Nation, meinten uns deshalb sorgenvoll beraten zu müssen. Selbstredend in einem bayerischen Gasthof. Großholzleute heißt das Kaff, wo sich schon andere mit ihren knisternden Papieren mehr oder weniger preiswürdig versammelt haben. Lange ist's her. Wir aber hockten ratlos in namhafter Runde. Allen Ernstes wurde sogar ein Referat gehalten über die Lage des deutschen Kabaretts nach dem Ableben des großen Franz Josef und der besonderen Berücksichtigung der alsbald nach seinem Tod vollzogenen Einheit. Aber viel Spaß brachte das nicht. Allenfalls wurden wir, die bierernst versammelten Komiker, zur Lachnummer. Ach, wie er uns fehlt, Strauß, Franz Josef, heiliger Arbeit und Stichwortgeber, der nunmehr pensionsreifen Humorspezialisten. Deine krummen Dinger waren uns täglich Brot. Ob es um allseits geschmierte Schützenpanzer, zertäppertes Spiegelglas, langzwirnige Amigo-Affären oder um deine Techtelmechtel mit Diktatoren in aller Welt ging, jeweils war ein Kabinettstückchen fällig. Ist doch das deutsche Kabarett schon immer dienstwillig gewesen, wenn es darum ging, die arme, gebeutelte Opposition zu entlasten. Zu dir, dem Mann ohne Hals, fiel uns immer was ein. Und wenn Not an Zugpferden herrschte, nahmen wir dir zur Seite Wehner, den ollen Nussknacker, ins Geschirr. Aber der und dessen Pfeife ziehen auch nicht mehr. Auf dich und uns war immer Verlass. Nur einmal, 83, als es um die Milliarde ging, versteht sich, mildtätig, für die armen Brüder und Schwestern im Osten, müssen wir gepennt haben, sind jedenfalls nicht Mäuschen gewesen, als zu Rosenheim im Gästehaus Spöck ein Triumvirat sondergleichen tagte. Hier kompakt Strauß, dort der Ostbote Schalk, als Weltkind der Fleischkäse- und Bierlieferant Merz in der Mitte. Gewappnet, mit bester Absicht, trat ein Gauner- und Schiebertrio in einem Stück auf, das als Schmierenkomödie abendfüllend gewesen wäre. Denn der neunnullige Betrag aus westlicher Kasse sollte nicht nur dem devisenschwachen Oststaat zugutekommen, sondern auch dafür sorgen, dass dem Hausherrn und Gastgeber als bayerischem Großimporteur ganze Herden, einst volkseigner, nun schlachtreifer Ochsen und das Messer kamen. Man schätzte sich unter Brüdern. Was heißt hier Kommunistenfresser und Feind des Kapitalismus, wenn unter der Hand die Fleisch-Käs-Bier-Rechnung aufgeht und ganz nebenbei der namentliche Schalk seinem staatsobersten Dachdecker aus erster Quelle die neuesten Kohlwitze liefern kann? Nicht, dass man sich umarmt hätte, aber ein gesamtdeutsches Zwinkern war allemal fällig. Wie das so läuft bei Großereignissen an geheim gehaltenem Ort. Jeder hat was zu bieten. Marktvorteile, rustikalen Charme, Bonner Innereien, preiswerte Schweinehälften, gut abgehangene Staatsgeheimnisse und sonstige Miefproben der 80er Jahre. Säurehaltig genug, um mit ihnen jeweils den hauseigenen Geheimdienst zu erfreuen. Ein Augen-, Nasen- und Ohrenschmaus muss das gewesen sein und eine gesamtdeutsche Gaudi. Natürlich wurde getafelt, Fleisch, Käse, Bier. Uns aber hatte man nicht zu Tisch gebeten. Man war sich selbst Satyre genug. Unser professioneller Stimmenimitator, dem das Straußsche Kollern auch heute noch wie keinem zweiten gelingt, konnte Schalks Fisteln allenfalls vermuten, und der Ochsentreiber Merz war ohnehin nur als Meister der zahlenkundigen Fingersprache zu erahnen. So kam es ohne uns Kabarettisten zum Milliardenkredit. Eigentlich schade, denn auf unserer Bühne hätte man das Ganze nachträglich als Vorspiel zur deutschen Einheit unter dem Motto »Eine Treuhand wäscht die andere« inszenieren können. Aber Strauß und Merz Senior traten ab, bevor die Mauer fiel, und unser aller Schalk, dessen Koko-Firmen noch immer im Verborgenen blühen, sitzt in seiner Villa am Tegernsee sicher, weil er mehr weiß, als Bayerns weiß-blauem Befinden gut täte, weshalb sein Schweigen Gold ist. Als unsere Veteranenrunde so dörflich wie bedeppt tagte, hieß es, das deutsche Kabarett kann man glatt vergessen. Doch nach Franz Josef wurde Münchens Großflughafen benannt. Nicht nur, weil er außer dem Jagd einen Flugschein besaß, sondern auch, damit er uns bei jedem An- und Abflug in Erinnerung bleibt. Er war ja vieles zugleich. Einerseits unsere gewichtigste Witzfigur, andererseits ein Risiko jener Art, dass wir, als er im Jahre 80 Kanzler werden wollte, als vorsichtige Wähler und ängstliche Kabarettisten nicht eingehen wollten. 1984. Ich weiß. Allzu leichtzüngig wird jenes Gedenkt der Toten gefordert. Doch bedarf es an Ort und Stelle einer Vielzahl von Vorgaben organisatorischer Art. Deshalb werden mit zunehmendem Eifer und nicht zuletzt gefördert durch jenes symbolische Hand in Hand, zu dem sich der Präsident und der Kanzler an jenem denkwürdigen 22. September des Jahres 1984 vor dem Beinhaus verstanden, mehr und mehr Wanderwege auf dem ehemaligen Schlachtfeld von Verdun markiert, wobei unser eins bestrebt ist, mit zweisprachigen Hinweisen, etwa zum Wanderziel Mort-Homme, gleich toter Mann, behilflich zu werden, zumal dort und nahe dem blutgetränkten Rabenwald Bois de Carbot immer noch Minen und Blindgänger in der inzwischen übergrünten Kraterlandschaft vermutet werden können, weshalb die bereits vorhandene Warnung, das Französische nicht betreten, durch unser Betreten verboten auf Schildern ergänzt werden musste. Auch sollte man nicht zögern, an bestimmten Punkten, etwa dort, wo noch Überreste des Dorfes Fleury zu erkennen sind und nun eine Kapelle zur Versöhnung einlädt, desgleichen auf der Höhe 304, Code 304, die zwischen Mai und August des Jahres 1916 wiederholt erstürmt und im Gegenangriff genommen wurde, mit diskretem Hinweis daran zu erinnern, dass hier, wie an vielen Wanderzielen des Schlachtfeldes, ein nachdenkliches Verweilen angebracht ist. Diese Bemerkung entbehrt nicht einer gewissen Dringlichkeit, denn seitdem der Kanzler unseren Soldatenfriedhof Conservoy besucht hat, dem sich der Besuch des französischen Friedhofs auf dem Gelände von Fort Douaumont anschloss, wo es dann zur historischen Handreichung mit dem Präsidenten der Republik kam, nimmt der Besucherstrom ständig zu. Man kommt mit vielköpfigen Busladungen, wobei das allzu touristische Verhalten einiger Besuchergruppen zu Beschwerden Anlass gibt. So wird das Beinhaus, dessen Gewölbe von einem der Artilleriegranate nachempfundenen Turm überhöht ist, häufig als nur schauerliche Attraktion erlebt, weshalb vor den Glasfenstern, die allerdings nur einen geringen Teil der Knochen und Schädel von 130.000 gefallenen Franzosen zur Ansicht bringen, nicht selten Gelächter, schlimmer noch, zotige Bemerkungen zu hören sind. Auch werden gelegentlich allzu markige Worte laut, die bekunden, dass jenes große Versöhnungswerk zwischen unseren Völkern, zu dem beizutragen Kanzler und Präsident mit eindrucksvoller Geste bemüht waren, noch lange nicht vollendet ist. So nimmt man unsererseits nicht ganz unbegründet Anstoß an der kaum zu übersehenden Tatsache, dass der französischen Gefallenen mit 15.000 weißen Grabkreuzen, der Grabinschrift Mort pour la France und jeweils der vorgepflanztem Rosenstock gedacht wird, während unseren Gefallenen in viel geringerer Zahl nur schwarze, zudem unbeschriftete Kreuze und keinerlei Blumenschmuck zugestanden wurden. Hier sei nun gesagt, dass es unsereins schwerfällt, auf diese Beschwerden Antwort zu finden. Gleichfalls erfährt man sich oft ratlos, wenn es um die Frage nach der Zahl der Kriegsopfer geht. Lange hieß es, es seien auf jeder Seite um die 350.000 Gefallene zu beklagen. Von einer Million Opfer auf 35 Quadratkilometern zu sprechen, halten wir indes für übertrieben. Es wird wohl insgesamt nur eine halbe Million gewesen sein, etwa 7 bis 8 Tote pro Quadratmeter, die in den Schlachtzentren im erbitterten Kampf um Fort Douaumont und Fort Vaux bei Fleury auf der Höhe 304 sowie auf der kalten Erde, Froid de Terre, welche für den lehmigen und kargen Boden des gesamten Schlachtfeldes von Verdun spricht, ihr Leben ließen. Man benutzte ja in Militärkreisen allgemein den Begriff Abnutzungskrieg. Doch wie hoch die Verluste auch immer gewesen sein mögen, unser Kanzler und Frankreichs Präsident setzten ein Zeichen, jeglichem Zahlenwerk überlegen, als sie Hand in Hand vor dem Beinhaus Ossuaire standen, wenngleich unser eins zur erweiterten Delegation gehörte, zu der auch Ernst Jünger, der greise Schriftsteller und Zeitzeuge des so sinnlos anmutenden Opfergangs, zählen durfte, hat man die beiden Staatsmänner nur von hinten gesehen. Später pflanzten sie gemeinsam einen Bergahorn, weshalb vorher sichergestellt wurde, dass diese symbolische Tat nicht auf noch immer vermintem Gelände stattfand. Dieser Teil des Programms gefiel allgemein. Hingegen konnten die in der näheren Umgebung gleichzeitig stattfindenden deutsch-französischen Manöver nur wenig Anklang finden. Unsere Panzer auf Frankreichs Straßen und unsere Tornados im Tiefflug über Verdun hinweg, das sah man hierzulande nicht gerne. Gewiss wäre es sinnträchtiger gewesen, wenn sich anstelle des Manövers unser Kanzler auf einen der markierten Wanderwege begeben hätte, etwa bis hin zu den Resten jenes Unterstandes, der vier Schornsteine, Abri de Quatre Cheminées heißt und um den am 23. Juni 1916 bayerische Regimenter und französische Alpenjäger so erbittert wie verlustreich gekämpft haben. Jenseits aller Symbolik wäre hier durchaus des Kanzlers nachdenkliches Verweilen angebracht gewesen, möglichst abseits vom Protokoll. 1985. Mein liebes Kind, du möchtest wissen, wie ich die 80er Jahre erlebt habe, weil derart persönliche Informationen für deine Magisterarbeit, die der Alltag der Senioren heißen soll, wichtig sind. Ich helfe dir gerne. Nun schreibst du mir aber, dass es dabei auch um Defizite beim Konsumverhalten gehen soll. Dazu vermag ich nur wenig beizusteuern, denn deine Großmutter kann sich nicht besonders beklagen. Abgesehen von Opa, dem liebsten Menschen, den niemand ersetzen kann, fehlte es mir an nichts. Anfangs war ich noch gut zu Fuß, half halbtags bei der Schnellreinigung nebenan und war sogar in der Kirchengemeinde tätig. Wenn du mich aber nach meinen Mußestunden fragst, muss ich, wenn ich ehrlich bin, gestehen, dass ich die 80er vor der Glotze teils vertan, teils recht vergnüglich verbracht habe. Besonders seitdem die Beine nicht mehr so recht mitmachen wollen, bin ich kaum noch vor die Haustür getreten. Und für Geselligkeiten dieser oder jener Art habe ich, was dir deine lieben Eltern bestätigen können, nie viel übrig gehabt. Sonst aber lief ja nicht viel. In der Politik, nach der du wiederholt fragst, schon gar nichts. Nur die üblichen Versprechungen. Darin war ich mir mit meiner Nachbarin Frau Scholz immer einig. Sie hat sich übrigens all die Jahre rührend um mich gekümmert, und zwar, wie ich ehrlicherweise zugeben muss, mehr als die eigenen Kinder. Dein lieber Vater leider nicht ausgenommen. Nur auf Frau Scholz war Verlass. Manchmal, wenn sie bei der Post Frühschicht hatte, kam sie schon am Nachmittag und brachte Selbstgebackenes mit. Da haben wir es uns gemütlich gemacht und oft bis in den Abend hinein geguckt, was grad so lief. An Dallas erinnere ich mich lebhaft und an die Schwarzwaldklinik. Ilse Scholz hat dieser Professor Brinkmann gefallen, mir weniger. Als dann aber, was ja immer noch läuft, etwa ab Mitte der 80er Jahre die Lindenstraße lief, habe ich zu ihr gesagt, das ist mal was anderes. Wie aus dem Leben gegriffen ist das. Und zwar, wie es normalerweise so läuft, dieses ständige Durcheinander, mal heiter, mal traurig, mit Streit und Versöhnung, aber auch mit viel Kummer und Herzeleid, wie es ja auch hier bei uns in der Gütermannstraße abläuft. Selbst wenn Bielefeld nicht München ist und die Eckkneipe bei uns schon seit Jahren als Gaststätte nicht von einem Griechen, sondern von einer italienischen Familie recht ordentlich betrieben wird. Aber die Hausmeistersche bei uns ist genauso zänkisch wie Ilse Kling in der Lindenstraße Nummer 3, hackt dauernd auf ihrem Mann rum und kann richtig tückisch werden. Dafür ist Mutter Beimer die Güte in Person, hat immer ein Ohr offen für andere Leute Probleme. Beinahe wie meine Nachbarin Frau Scholz, die ja mit ihren Kindern genug am Hals hat und deren Tochter Jasmin, ähnlich wie die Marion von den Beimers, ein, wenn ich ehrlich bin, recht problematisches Verhältnis mit einem Ausländer hat. Jedenfalls waren wir von Anfang an dabei, als die Serie Glaub im Dezember anlief. Schon bei der Weihnachtssendung kam es zum Streit zwischen Henny und Franz um den mickrigen Weihnachtsbaum, haben sich aber dann doch noch vertragen, die beiden. Und bei Beimers war man zwar traurig am Heiligabend, weil Marion unbedingt mit ihrem Vasili nach Griechenland wollte, aber dann brachte Hans Beimer zwei elternlose Kinder mit und weil der einsame Vietnamese Gung auch eingeladen war, wurde es dann doch noch ein schönes Fest. Manchmal habe ich mich, wenn ich mit Frau Scholz Lindenstraße sah, an meine frühen Ehejahre erinnert, als dein Großvater und ich in einer Gaststätte, in der damals schon Fernsehen lief, die Serie Familie Schölermann gesehen haben. Natürlich in Schwarz-Weiß. Das muss Mitte der 50er Jahre gewesen sein. Aber du wolltest ja für deine Magisterarbeit wissen, was sonst noch in den 80er Jahren von Interesse gewesen ist. Richtig. Genau in dem Jahr, als die Marion von Frau Beimer mit einer blutigen Platzwunde am Kopf viel zu spät nach Hause gekommen ist, fing schon das Theater mit Boris und Steffi an. Macht mir ja sonst nicht viel aus Tennis, dieses ewige Hin und Her. Aber geguckt haben wir schon, oft stundenlang, als die Brühlerin und der Leimener, wie es geheißen hat, immer größer herauskamen. Frau Scholz wusste bald Bescheid, wie das lief mit Aufschlag und Return. Was Tiebreak bedeutet, konnte ich nicht begreifen und habe deshalb oft fragen gemusst. Als aber Wimbledon stattfand und sich unser Boris gegen einen aus Südafrika durchsetzte und im Jahr drauf nochmal gegen den Tschechen Lendl, den alle für unbesiegbar gehalten hatten, da habe ich ehrlich gezittert um mein Bobbele, der gerade mal 17 war, habe ihm beide Daumen gedrückt. Und wie er dann 89, als endlich in der Politik wieder was lief, nochmal in Wimbledon und zwar gegen den Schweden Edberg nach 3 Sätzen den Sieg davontrug, habe ich ehrlich geheult und meine liebe Nachbarin auch. Für Steffi, die von Frau Scholz immer Fräulein Vorhand genannt wurde, habe ich mich nie recht erwärmen können. Und für ihren Herrn Vater, diesen Steuerbetrüger mit seinen Schmuddelaffären, schon gar nicht. Aber mein Bobbele, der ließ sich nicht verbiegen, konnte richtig frech sein und war manchmal ganz schön vorlaut. Nur, dass er keine Steuern hat zahlen wollen und deshalb nach Monaco ausgewandert ist, hat uns beiden nicht gefallen. Muss sowas denn sein? Habe ich Frau Scholz gefragt. Und dann, als es mit ihm und Steffi schon abwärts ging, fing er sogar an, für Nutella zu werben. Sah zwar süß aus, wenn er im Fernsehen das Messer abgeleckt und dabei bisschen spitzbübisch gelächelt hat, aber nötig war das bestimmt nicht, wo er doch sowieso mehr reinbekommen hat, als er ausgeben konnte. Aber das ist in den 90ern passiert, während du, mein liebes Kind, ja wissen wolltest, was für mich in den 80ern gelaufen ist. Mit Nutella jedenfalls habe ich schon in den 60ern zu tun gekriegt, als unsere Kinder alle dieses Schmierzeug, das für mich wie Schuhcreme aussieht, unbedingt aufs Brot haben wollten. Frag mal deinen Vater, ob er sich noch erinnert, was das mit seinen kleinen Brüdern täglich für Ärger gebracht hat. Ging richtig laut zu bei uns, mit Türen schlagen und so. Beinahe wie in der Lindenstraße, die ja immer noch läuft. 1986. Wir Oberpfälzer, sagt man, mucken selten auf. Aber das war zu viel. Erst Wackersdorf, wo sie dieses Teufelszeug wieder aufbereiten wollten. Und dann kam auch noch Tschernobyl über uns. Bis in den Mai hinein lag die Wolke auf ganz Bayern gebreitet, auch über Franken und sonst wo noch, nur im Norden weniger. Aber nach Westen hin, sagten jedenfalls die Franzosen, soll sie an der Grenze Halt gemacht haben. Naja, wer's glaubt. Es gibt ja allweil solch welche, die es mit dem heiligen Florian halten. Bei uns in Amberg jedoch war der Richter vom Amtsgericht schon immer gegen die WAA gewesen, was ganz ausgesprochen Wiederaufbereitungsanlage geheißen hat. Deshalb hat er die jungen Burschen, die vor dem Zaun von der Wiederaufbereitung kampiert und mit Eisenstangen gegen den Zaun gelärmt haben, was man in den Zeitungen die Trompeten von Jericho genannt hat, sonntags mit einer ordentlichen Brotzeit versorgt, weshalb ihn dieser Beckstein vom Landgericht, der schon immer ein scharfer Hund gewesen und deshalb später Minister fürs Innere geworden ist, mit übler Nachrede: Leute, wie der Richter Wilhelm, müssen existenziell vernichtet werden, ganz hundsgemein angefeindet hat. Das alles wegen Wackersdorf. Ich bin da auch hin. Aber erst, als die Wolke von Tschernobyl kam und sich über die Oberpfalz und den schönen bayerischen Wald gelegt hat. Und zwar sind wir mit der ganzen Familie hin. Auf meine alten Tage hat man gesagt, hätte mich das eigentlich nicht groß kümmern müssen. Aber da wir, weil das bei uns Tradition ist, schon seit jeher im Herbst in die Pilze gegangen sind, hieß es nun aufpassen, mehr noch, Alarm schlagen. Und weil dieses Teufelszeug, das Cäsium heißt, von den Bäumen runtergeregnet ist und den Waldboden, gleich ob Moos, Laub oder Nadel, ganz schaurig mit Radioaktivität belastet hat, bin auch ich aufgewacht und bin mit einer Eisensäge zum Zaun hin, auch wenn meine Enkel alle gerufen haben, lass das, Opa, das ist nichts für dich. Mag ja gestimmt haben. Denn einmal, als ich mich zwischen all die jungen Leute gemischt und wir gerufen haben, Plutoniumküche, Plutoniumküche, bin ich von dem Wasserwerfer, den die Herren aus Regensburg extra geschickt hatten, glatt umgeworfen worden. Und in dem Wasser war ein sogenannter Reizstoff drin, ganz elendiges Gift, auch wenn es nicht so schlimm war wie dieses Cäsium, das aus der Wolke von Tschernobyl auf unsere Pilze getropft ist und nun bleibt und bleibt. Deshalb hat man später im Bayerischen Wald und in den Wäldern um Wackersdorf alle Pilze, nicht nur die essbaren, wie den schmackhaften Parasol und die Flaschenbowiste, vermessen, denn das Wild frisst auch allerlei Täublinge, die wir nicht genießen, und hat sich so verseucht. Uns, die wir trotzdem in die Pilze gehen wollten, hat man auf Tabellen gezeigt, dass der Maronenröhrling, der im Oktober kommt und besonders schmackhaft ist, am allermeisten konzentriertes Cäsium in sich aufgenommen hat. Am wenigsten hat wohl der Hallimasch abbekommen, weil er nicht aus dem Waldboden heraus, sondern als Schmarotzerpilz auf Baumstümpfen wächst. Und auch den Tintenschöpfling, der jung wohlschmeckend ist, hat's verschont. Doch schwer belastet, sag ich, sind noch heuer die Ziegenlippe, die Rotfußröhrlinge, die Blutreizke, welche gern unter jungem Nadelholz stehen, sogar der Birkenpilz, weniger die Rotkappen, aber leider äußerst die Kantarellen, die man Eierschwamm und woanders Pfifferlinge heißt. Schlimm hat's den Herrenpilz erwischt, welcher auch Steinpilz genannt wird, und der, wenn man ihn findet, ein wahrer Gottessegen ist. Nun ja, aus Wackersdorf ist am Ende nichts geworden, weil die Herren von der Atomindustrie ihr Teufelszeug in Frankreich billiger aufbereitet bekommen und man dort nicht solchen Ärger kriegt wie in der Oberpfalz. Jetzt herrscht wieder Ruhe hier. Und selbst von Tschernobyl und der Wolke, die über uns kam, rät heuer kein Mensch mehr. Aber meine Familie, die Enkelkinder alle, gehen nimmer in die Pilze, was verständlich ist, auch wenn damit unsere Familientradition ein End hat. Ich gehe schon noch. Da, wo mich die Kinder in einem Seniorenheim abgestellt haben, gibt's ringsum viel Wald. Dort sammel ich, was ich find. Semmelpilze und Braunkappen, den Herrenpilz schon im Sommer und wenn's Oktober wird, Maronenröhrlinge. Die brate ich in meiner winzigen Einbauküche für mich und einige andere Alte im Heim, die nicht mehr so gut zu Fuß sind. Alle haben wir die 70 weit hinter uns. Was soll uns da noch das Cäsium anhaben, wenn unsere Tage eh schon gezählt sind, fragen wir uns. 1987. Was hatten wir in Kalkutta zu suchen? Was zog mich dorthin? Die Retten und den Überdruss an deutschen Schlachtfesten im Rücken zeichnete ich Müllberge, Straßenschläfer, die Göttin Kali, wie sie aus Scham die Zunge zeigt, sah Krähen auf gehäuften Kokosschalen, den Abglanz des Empire in grün überwucherten Ruinen und fand, so namentlich alles zum Himmel stank, vorerst keine Worte, da träumte mir. Aber bevor mir so folgenreich träumte, soll nagende Eifersucht eingestanden werden. Denn Ute, die immer und vielerlei liest, las, solange sie dünner und dünner werden, Kalkutta ertrug, einen Fontane nach dem anderen. Wir hatten ja als Gegengewicht zum indischen Alltag viele Bücher im Gepäck. Aber warum las sie nur ihn, den hugenottischen Preußen? Warum so leidenschaftlich und unter laufendem Ventilator den plaudernden Chronisten der Mark Brandenburg? Warum unter bengalischem Himmel und überhaupt Theodor Fontane? Da träumte mir mittags. Bevor ich aber diesen Traum von der Spule lasse, muss gesagt sein, dass ich nichts, absolut nichts gegen den Schriftsteller Fontane und dessen Romane hatte. Einige seiner Werke waren mir als verspätete Lektüre erinnerlich. Effi auf der Schaukel, Ruderpartien auf der Havel, Spaziergänge mit Frau Jenny Treibel am Halen See, Sommerfrischen im Harz. Doch Ute kannte alles. Jedes Pastors Sprüche, jeder Feuersbrunst Ursache mochte dabei Tangermünde in Flammen aufgegangen sein oder in unwiederbringlich ein Schwelbrand Folgen gehabt haben. Sogar bei anhaltenden Stromsperren und unter schweigendem Ventilator las sie, während Kalkutta im Dunkel versank, bei Kerzenlicht nochmals die Kinderjahre und flüchtete sich, Westbengalen zum Trotz, auf Swinemündes Bollwerk oder lief mir auf Hinterpommerns Ostseestränden davon. Da träumte mir mittags, während ich unter Moskitonetz lag, etwas Kühl-Nördliches. Ich sah vom Fenster meines Dachbodenateliers hinab in den Wewelsfleter Garten den Obstbäume beschatten. Nun habe ich diesen Traum zwar schon oft und vor wechselndem Publikum in Variationen erzählt, doch dabei manchmal vergessen zu erwähnen, dass das Dorf Wewelsfleth in Schleswig-Holstein an der Stör, einem Nebenfluss der Elbe, liegt. Also sah ich im Traum unseren holsteinischen Garten und in ihm den reichtragenden Birnbaum, unter dessen Schattendach Ute an einem runden Tisch und einem Mann gegenüber saß. Ich weiß, man kann Träume, besonders solche geträumt unter Moskitonetz und schweißgebadet, nur schlecht erzählen. Alles gerät zu vernünftig. Aber diesen Traum irritierten keine Nebenhandlungen, kein zweiter oder dritter Film flimmerte traumgerecht, vielmehr verlief er linear und war dennoch folgenreich, weil mir jener Mann, mit dem Ute plaudernd unterm Birnbaum saß, bekannt vorkam. Ein weißhaariger Herr, mit dem sie plauderte und dabei schöner und schöner wurde. Nun misst man in Kalkutta während der Monsunzeit eine Luftfeuchtigkeit von 98%. Kein Wunder also, dass ich mir unter Moskitonetz, das der Ventilator, wenn überhaupt, dann schwach bewegte, etwas Kühl-Nördliches erträumte. Aber musste der alte Herr, der lächelnd und zutraulich mit Ute unterm Birnbaum plauderte und auf dessen Weißhaar Lichtkringel spiegelten, unbedingt Theodor Fontane gleichen? Er war es. Ute bändelte mit ihm an. Sie hatte etwas mit einem berühmten Kollegen von mir, der erst im hohen Alter Roman nach Roman zu Papier gebracht hat. Und in einigen seiner Romane ging es um Ehebruch. Bisher kam ich in dieser geträumten Geschichte nicht oder nur als weit entfernter Zuschauer vor. Die beiden hatten an sich genug. Deshalb träumte ich mich nun eifersüchtig. Das heißt, Klugheit oder Schleue gebot mir im Traum, aufkommende Eifersucht verdeckt zu halten, weise oder listig zu handeln, also mir einen im Traum nahestehenden Stuhl zu greifen, mit ihm Trepp abzusteigen und mich im Garten unter dem angenehm kühlen Schatten des Birnbaums zu dem Traumpaar, zu Ute und ihrem Fontane zu setzen. Fortan, und das sage ich immer, wenn ich diesen Traum erzähle, führten wir eine Ehe zu dritt. Die beiden wurden mich nicht mehr los. Ute gefiel sogar diese Lösung Und mit Fontane machte ich mich mehr und mehr vertraut. Ja, ich begann noch in Kalkutta alles von ihm zu lesen, was greifbar war. Zum Beispiel seine Briefe an einen Engländer namens Morse, in denen er sich als weltpolitisch kundig zeigte. Gelegentlich einer gemeinsamen Rikscha-Fahrt ins Stadtzentrum, Writers Building, befragte ich ihn deshalb, was er von den Nachwirkungen der britischen Kolonialherrschaft und der Teilung Bengalens in Bangladesch und Westbengalen halte. Mit ihm war ich einer Meinung, diese Teilung könne nur schwerlich mit der gegenwärtigen deutschen verglichen werden. Und an eine bengalische Wiedervereinigung sei kaum zu denken. Und als wir später auf Umwegen nach Wewelsfleth an der Stör zurückkehrten, nahm ich ihn gutwillig mit. Das heißt, ich gewöhnte mich an ihn als einen unterhaltsamen, gelegentlich launischen Hausgenossen, gab mich nunmehr als Fontane-Fan und wurde ihn erst los, als sich in Berlin und anderswo die Geschichte als Wiederkäuerin bewies und ich ihn mit Utes freundlicher Erlaubnis beim plaudersüchtigen Wort nehmen durfte, indem ich seine verkrachte Existenz in unser zu Ende gehendes Jahrhundert fortschrieb. Seitdem er, gefangen in dem Roman Ein weites Feld, seiner Unsterblichkeit lebt, gelingt es ihm nicht mehr, meine Träume zu beschweren, zumal er als Fonti, gegen Schluss der Geschichte, verführt von einem jungen Ding in den Cevennen und bei den letzten dort lebenden Hugenotten untergetaucht ist. 1988. Doch vorher, im Jahr, bevor die Mauer hinfällig wurde und überall, bevor man einander als fremd erlebte, die Freude riesengroß war, begann ich, was unübersehbar ins Auge fiel, gestürzte Kiefern, entwurzelte Buchen, totes Holz zu zeichnen. Seit einigen Jahren schon war nebensächlich vom Waldsterben die Rede. Gutachten hatten Gegengutachten zur Folge. Wieder einmal wurde, weil Autoabgase den Wäldern schädlich sind, vergeblich Tempo 100 gefordert. Ich lernte neue Wörter, saurer Regen, Angsttriebe, Feinwurzelfäule, Nadelbräune. Und die Regierung gab jährlich einen Waldschadensbericht heraus, der später, weniger beunruhigend, Waldzustandsbericht hieß. Da ich nur glaube, was sich zeichnen lässt, fuhr ich von Göttingen aus in den Oberharz, nistete mich dort in einem annähernd leeren Hotel für Sommerfrischler und Skiurlauber ein und zeichnete mit sibirischer Holzkohle, einem Holzprodukt, was auf Hängen und Kammlagen zu Fall gekommen war. Wo die Forstwirtschaft den Schaden schon beseitigt, das gefallene Holz abgeräumt hatte, waren dicht bei dicht Wurzelstrünke geblieben, die in aufgelockerter Friedhofsordnung Großflächen besiedelten. Bis zu den Warnschildern kam ich und sah, dass hier das Waldsterben grenzüberschreitend um sich griff und den über Tal und Berg laufenden Drahtzaun, den vermienten Todesstreifen, den nicht nur das Mittelgebirge Harz, sondern ganz Deutschland, mehr noch Europa teilenden eisernen Vorhang überwunden hatte, lautlos und ohne, dass ein Schuss gefallen wäre. Kahle Berge machten den Blick frei nach drüben. Ich begegnete niemanden, weder Hexen noch einem einsamen Köhler. Nichts ereignete sich. Alles war schon geschehen. Keine Goethe, keine Heine-Lektüre hatte mich auf diese Harzreise vorbereitet. Mein einziges Material waren körniges Zeichenpapier, ein Kästchen voll krummer Kohlestäbe und zwei Dosen Fixativ, deren Gebrauchsanweisung behauptete, ganz ohne übles Treibgas und gewiss nicht umweltschädigend zu sein. Und so gerüstet reiste ich mit Ute wenig später, aber immer noch zu Zeiten des Schießbefehls, nach Dresden, von wo aus uns eine schriftliche Einladung zum Einreisevisum verholfen hatte. Unser Gastgeber, ein ernster Maler und eine heitere Tänzerin, gaben uns den Schlüssel zu einer wohnlichen Karte im Erzgebirge. Nahe der tschechischen Grenze begann ich sogleich, als hätte ich nicht genug gesehen, den auch dort vor sich hinsterbenden Wald zu zeichnen. Auf Hängen lag das Holz über Kreuz, wie es gefallen war. Auf Kammlagen hatten Winde die abgestorbenen Stämme in Mannshöhe gebrochen. Auch hier ereignete sich nichts, außer dass in der Karte des Malers Göschel aus Dresden sich Mäuse vermehrten. Sonst aber war alles bereits geschehen. Abgase und sich weiträumig ablagernde Rückstände aus zwei volkseigenen Industriereviren hatten über die Grenze hinweg ganze Arbeit geleistet. Während ich Blatt nach Blatt zeichnete, las Ute nun nicht mehr Fontane. Ein Jahr später stand auf den Plakaten und Transparenten demonstrierender Bürger in Leipzig und anderswo: Sägt die Bonzen ab, schützt die Bäume, zu lesen. Aber noch war es nicht so weit. Noch hielt der Staat mühsam seine Bürger zusammen. Noch sahen die grenzüberschreitenden Schäden dauerhaft aus. Eigentlich gefiel uns die Gegend. Die Häuser in den Dörfern des Erzgebirges waren mit Schindeln gedeckt. Hier war lange die Armut ansässig gewesen. Die Dörfer hießen Fürstenau, Gottgetreu und Hemmschuh. Durch den nahen Grenzort Zinnwald verlief die Transitstrecke nach Prag. Über diese, nicht nur von Touristen bereiste Straße, waren vor 20 Jahren an einem Tag im August motorisierte Einheiten der Nationalen Volksarmee ihrem Marschbefehl gefolgt. Und vor 50 Jahren hatten sich an einem Oktobertag des Jahres 1938 Einheiten der deutschen Wehrmacht mit gleicher Zielsetzung auf den Weg gemacht, sodass sich die Tschechen Mal um Mal erinnern mussten. Der Rückfall, Gewalt im Doppelpack. Die Geschichte liebt solche Wiederholungen, auch wenn damals alles ganz anders war. Zum Beispiel standen die Wälder noch. 1989. Als wir von Berlin kommend zurück ins Lauenburgische fuhren, kam uns, weil aufs dritte Programm abonniert, die Nachricht übers Autoradio verspätet zu Ohren, worauf ich, wie zigtausend andere, wahrscheinlich Wahnsinn, vor Freude und Schreck, das ist ja Wahnsinn, gerufen und mich dann, wie Ute, die am Steuer saß, in Vor- und rückläufigen Gedanken verloren habe. Und ein Bekannter, der auf der anderen Seite der Mauer seinen Wohnsitz und Arbeitsplatz hatte und im Archiv der Akademie der Künste zuvor wie gegenwärtig Nachlässe hütet, bekam die fromme Mär gleichfalls verzögert, sozusagen mit Zeitzünder geliefert. Seinem Bericht zufolge kehrte er schwitzend vom Joggen aus dem Friedrichshain zurück. Nichts Ungewöhnliches, denn auch den Ostberlinern war diese Selbstkasteiung amerikanischen Ursprungs mittlerweile geläufig. An der Kreuzung Käthe-Niederkirchner Straße-Bützow-Straße traf er einen Bekannten, den gleichfalls Laufen ins Hecheln und Schwitzen gebracht hatte. Noch auf der Stelle tretend verabredete man sich für den Abend auf ein Bier und saß dann in dem geräumigen Wohnzimmer des Bekannten, dessen Arbeitsplatz in der, wie es hieß, materiellen Produktion sicher war, weshalb es meinen Bekannten nicht erstaunte, in der Wohnung seines Bekannten einen frisch verlegten Parkettboden vorzufinden. Solch eine Anschaffung wäre ihm, der im Archiv nur Papier bewegte und allenfalls für Fußnoten zuständig war, unerschwinglich gewesen. Man trank ein Pilsner und noch eines. Später kam Nordhäuser Korn auf den Tisch. Man redete von früher, von den heranwachsenden Kindern und von ideologischen Barrieren bei Elternversammlungen. Mein Bekannter, der aus dem Erzgebirge stammt, wo ich im Vorjahr auf Kammlagen totes Holz gezeichnet hatte, wollte, wie er seinem Bekannten sagte, im kommenden Winter mit seiner Frau dort zum Skilaufen hin, hatte aber Probleme mit seinem Wartburg, dessen Vorder- wie Hinterreifen so runtergefahren waren, dass sie kaum noch Profil zeigten. Jetzt hoffte er, über seinen Bekannten an neue Winterreifen zu kommen. Wer sich im real existierenden Sozialismus privat Parkett legen lassen kann, der weiß auch, wie man an die Spezialreifen mit der Markierung M plus S, was heißen sollte, Matsch und Schnee, herankommt. Während wir uns nun schon mit froher Botschaft im Herzen Billendorf näherten, lief im sogenannten Berliner Zimmer des Bekannten meines Bekannten mit fast auf Null gedrehtem Ton das Fernsehen. Und während noch die beiden bei Korn und Bier über das Reifenproblem plauderten und der Parkettbesitzer meinte, dass ein neuer Reifen im Prinzip nur mit dem richtigen Geld ranzukommen sei, sich aber anbot, Vergaserdüsen für den Wartburg zu besorgen, sonst jedoch keine weitere Hoffnung zu machen verstand, fiel meinem Bekannten mit kurzem Blick in Richtung tonlose Mattscheibe auf, dass dort offenbar ein Film lief, nach dessen Handlung junge Leute auf die Mauer kletterten, rittlings auf deren oberstem Wulst saßen und die Grenzpolizei diesem Vergnügen tatenlos zuschaute. Auf solche Missachtung des Schutzwalls aufmerksam gemacht, sagte der Bekannte meines Bekannten, typisch Westen. Dann kommentierten beide die laufende Geschmacklosigkeit, bestimmt ein kalter Kriegsfilm, und waren bald wieder bei den leidigen Sommerreifen und fehlenden Winterreifen. Vom Archiv und den dort lagernden Nachlässen mehr oder weniger bedeutender Schriftsteller war nicht die Rede. Während wir bereits im Bewusstsein der kommenden, der mauerlosen Zeit lebten und, kaum zu Hause angekommen, die Glotze in Gang setzten, dauerte es andererseits der Mauer noch ein Weilchen, bis endlich der Bekannte meines Bekannten die paar Schritte übers frisch verlegte Parkett machte und den Ton des Fernsehers voll aufdrehte. Ab dann kein Wort mehr über Winterreifen. Dieses Problem mochte die neue Zeitrechnung, das richtige Geld, lösen. Nur noch den restlichen Korn gekippt, dann weg und hin zur Invalidenstraße, wo sich bereits die Autos mehr Trabant als Wartburg stauten, denn alle wollten zum Grenzübergang hin, der wunderbar offen stand. Und wer genau hinhörte, dem kam zu Ohren, dass jeder, fast jeder, der zu Fuß oder im Trabi in den Westen wollte, Wahnsinn rief oder flüsterte, wie ich kurz vor Behlendorf Wahnsinn gerufen, mich dann aber auf Gedankenflucht begeben hatte. Ich vergaß, meinen Bekannten zu fragen, wie und wann und gegen welches Geld er endlich doch noch an Winterreifen gekommen sei. Auch hätte ich gerne gewusst, ob er den Jahreswechsel von 89 auf 90 mit seiner Frau, die während DDR-Zeiten eine erfolgreiche Eisschnellläuferin gewesen ist, im Erzgebirge gefeiert hat. Denn irgendwie ging das Leben ja weiter. 1990. Wir trafen uns in Leipzig, nicht nur, um beim Stimmenzählen dabei zu sein. Jakob und Leonore Suhl kamen von Portugal her angereist und waren nahe dem Bahnhof im Hotel Merkur abgestiegen. Ute und ich hatten, von Stralsund kommend, im Vorort Wiederitzsch bei einem Drogisten, den ich vom Leipziger Runden Tisch her kannte, Quartier gefunden. Den Nachmittag über waren wir auf Jakobs Spuren. In einem Arbeiterviertel, das früher Oetsch geheißen hatte und jetzt Mark Kleberg heißt, ist er aufgewachsen. Zuerst wanderte sein Vater, Abraham Suhl, der als Lehrer am jüdischen Gymnasium Deutsch und Jiddisch unterrichtete, mit den jüngeren Brüdern nach Amerika aus. 38 folgte dann 15-jährig Jakob. Nur die Mutter blieb der zerrütteten Ehe wegen in Oetsch, bis auch sie nach Polen, Litauen, Lettland fliehen musste, wo sie im Spätsommer 41 von der deutschen Wehrmacht eingeholt und, wie es später hieß, von einem Wachkommando auf der Flucht erschossen wurde. Ihrem Mann und ihren Söhnen war es in New York nicht gelungen, genügend Geld für ein Einreisevisum in die Vereinigten Staaten von Amerika aufzubringen. Letzte Hoffnung der Frau, der Mutter. Manchmal und stockend sprach Jakob von diesem vergeblichen Bemühen. Obgleich nicht mehr gut zu Fuß, wurde er nicht müde, uns das Mietshaus, den Hinterhof, in dem Wäsche hing, seine Schule und in einer Nebenstraße die Turnhalle zu zeigen. Im Hinterhof gab es ein Wiedersehen mit der Teppichklopfstange. Erfreut wies Jakob immer wieder auf dieses Relikt seiner Jugend hin. Er hielt den Kopf schräg, schloss die Augen, als lausche er regelmäßigen Schlägen nach, als sei der Hinterhof noch immer belebt. Und unter einem blauen Emailleschild, auf dem über dem Datum vom 1. Mai 1982 das amtliche Lob vorbildliche Hausgemeinschaft der Stadt Markkleeberg zu lesen stand, wollte er von Leonore fotografiert werden. Gleichfalls stellte er sich vor die blaue, leider verschlossene Tür zur Turnhalle, über der aus einer Nische heraus die Büste des Turnvaters Jahn, der die jungdeutsche Turnbewegung gegründet hatte, streng in die Ferne sah. »Nein«, sagte Jakob, »mit den reichen Pelzjuden in der Innenstadt hatten wir nichts zu tun. Hier waren alle, ob Juden oder Nichtjuden, auch die Nazis, nur kleine Angestellte und Arbeiter.« Dann wollte er weg, hatte genug. Das Wahldesaster erlebten wir im Haus der Demokratie, das wir, begleitet von einem jungen Bautechniker, in der Bernhard-Göring-Straße fanden. Dort hatten die Bürgerrechtsbewegungen seit kurzer Zeit Büroräume. Zuerst waren wir bei den Grünen, dann beim Bündnis 90. Hier und dort standen, saßen, hockten junge Leute vor Fernsehapparaten. Auch hier machte Leonore Fotos, auf denen sich bis heute das Schweigen und Entsetzen angesichts der ersten Hochrechnung abzeichnet. Eine junge Frau verhüllte ihr Gesicht. Alle sahen, dass der CDU ein niederschmetternd hoher Sieg bevorstand. »Na ja«, sagte Jakob, »so läuft das nun mal in der Demokratie.« Am nächsten Tag fanden wir vor dem Seiteneingang der Nikolaikirche, von der aus im Herbst des vergangenen Jahres die Montagsdemonstrationen ausgegangen waren, auf einem Wellblechzaun einen Aufkleber, der mit blauer Umrandung und in blauer Schrift ein Straßenschild imitierte. Wir lasen »Platz der Angeschmierten« und darunter stand klein geschrieben »Die Oktoberkinder grüßen«. Ja, wir sind noch da. Ehe wir uns von unserem Drogisten, der christlich gewählt hatte, »Na, des lieben Geldes wegen, bereue ich jetzt schon«, verabschiedeten, zeigte er uns mit dem gemütvollen Stolz eines auch im Sozialismus umtriebig gebliebenen Sachsen sein Haus samt Swimmingpool und Garten. Neben einem winzigen Teich sahen wir einen 1,50 hohen Goethekopf aus Bronze, den unser Gastgeber, kurz bevor das Dichters gewaltiges Haupt eingeschmolzen werden sollte, gegen einen größeren Posten Kupferdraht eingetauscht hatte. Wir bestaunten im Garten einen Kandelaber, der mit anderen Kandelabern gegen Devisen nach Holland verkauft worden wäre, wenn es unserem Drogisten nicht gefallen hätte, dieses Exemplar abzustauben oder, wie er sagte, zu bergen. Desgleichen hatte er zwei Labradorsäulen und ein Porphyrbecken von einem Friedhof, dem Planierung drohte, geborgen und seinem Garten einverleibt. Und überall fanden sich steingehauene oder gusseiserne Sitzgelegenheiten, die aber von ihm, der nie saß, kaum benutzt wurden. Dann führte uns unser Drogist, der trotz Sozialismus selbstständig geblieben war, zu seinem überdachten Swimmingpool, der ab April von Sonnenkollektoren erwärmt werden sollte. Doch mehr als diese mittels Tauschhandel erworbenen Westprodukte überraschten uns überlebensgroße Sandsteinfiguren, die Jesus Christus und sechs Apostel, unter ihnen die Evangelisten, abbildeten. Uns wurde versichert, dass es ihm in letzter Minute gelungen sei, diese Skulpturen zu retten, und zwar bevor die Markuskirche, wie andere Leipziger Kirchen, von den, wie er sagte, kommunistischen Barbaren zerstört wurde. Nun stand Christus, gestaltet nach dem Empfinden des späten 19. Jahrhunderts, mit einigen seiner Apostel im Halbkreis um das türkis schimmernde Schwimmbecken und segnete zwei emsig die Kachelwände säubernde Roboter japanischer Herkunft, segnete auch uns, die wir nach Leipzig gekommen waren, um uns am 18. März von der ersten freien Volkskammerwahl ernüchtern zu lassen, segnete womöglich die kommende Einheit und stand segnend unter einem Dach, dessen Konstruktion von schlanken, wie der Drogist wusste, dorischen Säulen getragen wurde. Hier kreuzen sich, sagte er, hellenistische und christliche Elemente mit sächsischem Sinn fürs Praktische. Während der Rückreise, vorbei an den Weinbergen längs der Unstrut, über Mühlhausen in Richtung Grenze, schlief Jakob Suhl erschöpft von seiner Rückkehr nach Leipzig-Oetsch. Er hatte genug gesehen. 1991. Tote sieht man nicht, nur wackelige Koordinaten und Treffer, angeblich zielgenau. Läuft ab wie ein Kinderspiel. Klar, weil CNN die Fernsehrechte an diesem Krieg hat und schon jetzt am nächsten und übernächsten. Aber brennende Ölfelder sieht man, weil es um Öl geht, nur ums Öl. Das wissen sogar die Kids überall auf den Straßen. Ganze Schulen sind leer und unterwegs, meist ohne Lehrer. In Hamburg, Berlin, Hannover, sogar in Schwerin und Rostock, und zwar mit Kerzen, weil bei uns vor 2 Jahren überall, während wir hier immer noch von 68 quasseln, wie wir damals knallhart gegen den Krieg in Vietnam, gegen Napalm und. Aber heute den Arsch nicht hochkriegen, während draußen die Kinder, ist nicht zu vergleichen. Wir hatten zumindest eine Perspektive und sowas wie ein revolutionäres Konzept, während die nur mit ihren Kerzen. Aber Saddam mit Hitler vergleichen, das kann man, was? Beide auf einen Nenner gebracht und schon weiß jeder, was gut ist, was böse. Naja, das war wohl mehr metaphorisch gemeint, aber verhandeln, viel länger verhandeln hätte man müssen und mit Wirtschaftsboykott wie in Südafrika Druck ausüben, denn mit Krieg, was für ein Krieg denn? Die Show, die CNN mit dem Pentagon säuberlich arrangiert hat und die nun der Normalverbraucher auf der Mattscheibe mitkriegt, sieht wie ein Feuerwerk aus, extra fürs Wohnzimmer inszeniert. Ganz sauber, keine Toten. Guckt man sich an wie Science Fiction und knabbert Salzstangen dazu. Aber die brennenden Ölfelder sieht man und wie auf Israel Raketen fallen, sodass die Leute nun im Keller mit Gasmasken. Und wer hat Saddam gegen den Iran jahrelang aufgerüstet? Genau, die Amis und die Franzosen und deutsche Firmen. Hier eine lange Liste, wer was geliefert hat. Jede Menge vom Allerfeinsten. Raketenzubehör, ganze Giftküchen samt Rezept. Deshalb ist selbst dieser Biermann, den ich immer für einen Pazifisten gehalten habe, für Krieg, der sagt sogar, nix, sagt er, aber denunziert alle, die nicht mit ihm auf einer Linie. Und die Kinder mit den Kerzen, die für Frieden sind, nennt er Heulsusen. weil diese Kids ohne gesellschaftliches Ziel, ohne Perspektive und Argumente, während wir damals, also kein Blut für Öl sagt immerhin was, aber nicht genug, als wir gegen den Vietnamkrieg, na, Ho Ho Ho Chi Minh war auch nicht gerade ein umwerfendes Argument. Jedenfalls sind jetzt die Kinder auf den Straßen und Plätzen, nun auch in München und Stuttgart, über 5000, sogar aus Kinderläden ziehen sie mit, machen Schweigemärsche mit Brüllminuten dazwischen. Ich hab Angst, schreien sie. Das hat es noch nie gegeben, dass hier in Deutschland jemand offen zugibt. Meiner Meinung nach, Meinungen sind scheiße. Guckt euch die Kids doch an. Unten Adidas, oben Armani. Verwöhnte Gören, die nun auf einmal Angst kriegen um ihre schicken Klamotten, während wir 68 und später, als es um die Startbahn West ging und noch später gegen die Pershing 2 in Mutlangen und sonst wo, war ganz schön hart damals. Und nun kommen diese Kids mit ihren Kerzen angewackelt. Na und? Hat das in Leipzig nicht auch so angefangen? War dabei, als wir jeden Montag friedlich von der Nikolaikirche aus, jeden Montag, sag ich, bis die da oben das Zittern bekamen. Kann man nicht vergleichen mit heute. Aber Hitler und Saddam, beide auf einer Briefmarke, das kann man, was? Jedenfalls brennen die Ölfelder. Und in Bagdad wurde ein Schutzbunker voller Zivilisten. Bei CNN läuft aber ein ganz anderer Film. Kapier doch endlich, das ist Zukunft. Noch bevor Krieg ist, werden meistbietend die Fernsehrechte verhökert. Sowas kannst du heute sogar vorproduzieren, denn der nächste Krieg kommt bestimmt. Anderswo oder wieder am Golf. Auf dem Balkan gegen Serben und Kroaten bestimmt nicht. Nur wo es Öl gibt. Tote kommen dann wieder nicht vor. Und Angst, richtig Angst, haben die Kinder nur. 1992. Ein wenig verwundert, weil auf Anfrage und Bitten älterer Herrschaften, die dem untergegangenen Staatswesen zu Diensten gewesen waren, reiste ich von Wittenberg an. Als Pfarrer war ich einigermaßen in Übung, falls es wieder einmal darum gehen sollte, Abgründe seelsorgerisch zu sondieren, die seit jüngster Zeit landesweit offen lagen. Auch ich hatte mich bald nach dem Mauerfall dafür ausgesprochen, den Fleiß der einstigen Staatssicherheit kenntlich zu machen. Nun kam mir doppelte Verantwortung zu. Der anstehende Fall, Ehemann bespitzelt jahrelang seine eigene Frau, war mir nicht nur von den Schlagzeilen her aus der Presse bekannt. Doch nicht die vom Unglück oder besser gesagt vom Nachlass der Stasi-Herrschaft ereilten Eheleute baten um meinen Rat. Vielmehr waren es deren Eltern, die einerseits Hilfe suchten, mir aber andererseits am Telefon versicherten, ganz ohne religiöse Bindung zu sein, und ich beteuerte meinerseits die Reise nach Berlin ganz ohne missionarischen Eifer antreten zu wollen. Das gastgebende Paar saß auf dem Sofa, die anderen Schwiegereltern wie ich in Sesseln. Wir, bekam ich zu hören, wollen das so, wie es groß in den Zeitungen steht, einfach nicht glauben. Aber mit uns redet ja keiner der Betroffenen. Am meisten, sagte die Mutter der bespitzelten Ehefrau, leiden natürlich die Kinder, weil beide besonders liebevoll am Vater hängen. Alle Eltern des Unglückspaares waren sich darin einig. Der Sohn und Schwiegersohn sei den Kindern immer ein guter und geduldiger Papa gewesen. Außerdem wurde mir versichert, dass die Tochter und Schwiegertochter die stärkere, ja dominierende Person gewesen sei. Doch die Kritik an der Partei und später am Staat sei beiderseits und einmütig geäußert worden. Da habe es kein Einsehen gegeben, so oft man zu verstehen gegeben habe, wie viel dem Arbeiter- und Bauernstaat zu verdanken sei. Nie hätten sie und er als ausgebildete Wissenschaftler solch hochqualifizierte Betätigung gefunden, wenn nicht dank sozialistischer Vorsorge. Ich beschränkte mich vorerst aufs Zuhören. Man sagt mir nach, darin gut zu sein. Also erfuhr ich, dass beide Schwiegerväter, der eine als anerkannter Forscher im Pharmabereich, der andere und Vater der bespitzelten Tochter, bis zum Schluss bei der Staatssicherheit, und zwar im Bereich der Kaderausbildung, tätig gewesen waren. Nun arbeitslos, bedauerte der ehemalige Stasi-Offizier die Verstrickung seines Schwiegersohnes aus Gründen interner Kenntnis des Apparates. Hätte er mir doch rechtzeitig ein Wort gesagt, ich hätte ihn abgeraten von seinem gewagten Doppelspiel. Denn einerseits wollte er, aus Loyalität dem Staat gegenüber, als Informant nützlich sein, andererseits ging es ihm wohl darum, seine allzu kritische Frau, die schon immer zu Spontanitäten neigte, vor etwaigen Gegenmaßnahmen des Staates zu schützen. Das hat ihm Schwierigkeiten bereitet, war viel zu schwach, um so viel Druck aushalten zu können, weiß schließlich, wovon ich rede, wurde von übergeordneter Stelle aus mehrmals gerückt, weil ich mich nach der ersten Provokation meiner Tochter in einer Pankower Kirche geweigert hatte, jeglichen Kontakt aufzugeben, was geheißen hätte, mit ihr zu brechen. Nein, habe sie dennoch bis zum Schluss finanziell unterstützt, auch wenn sie meine Dienststelle immer nur verächtlich die Krake genannt hat. Ähnlich klagte der verdiente Forscher. Nie habe sein Sohn ihn um Rat gefragt. Er, erprobter Antifaschist und langjähriges Parteimitglied, das seit der Zeit der Emigration mit jeglicher Spielart des Abweichlertums und mit entsprechend drastischen Sanktionen vertraut sei, habe dem Sohn dringlich geraten, sich so oder so zu entscheiden. Aber er träumte von einem dritten Weg. Die Mütter und Schwiegermütter sagten wenig und nur dann etwas, wenn sich Gelegenheit bot, ihre Sorgen um die Enkelkinder zu beteuern und die Qualitäten des verehelichten Spitzels als Vater herauszustreichen. Die Mutter der als Dissidentin bespitzelten Tochter sagte, hier auf diesem Sofa haben die beiden noch vor wenigen Monaten mit den Kindern gesessen, ganz harmonisch, und nun ist alles ins Rutschen geraten. Als geübter Zuhörer hielt ich mich weiterhin zurück. Kaffee gab es und Kekse, westliche übrigens, solche von Balsen. Ich hörte, dass man das Ende der Republik nicht ohne Schmerz, wenn auch kaum als Überraschung erlebt habe. Erstaunlich sei nur gewesen, dass der Sohn und Schwiegersohn trotz oder wegen seiner Doppelrolle unseren Staat für reformierbar bis zum Schluss für veränderbar gehalten habe. Desgleichen die Tochter und Schwiegertochter. Zu einem Zeitpunkt, als die führenden Genossen schon resigniert hätten, sei sie für einen irgendwie demokratischen Sozialismus auf die Barrikaden gegangen. Das alles könne man nur als Beweise beidseitiger Naivität werten. Nein, rief der nun arbeitslose Stasi-Offizier, wir sind nicht an der Opposition unserer Kinder, sondern an uns selber gescheitert. Nach einer Pause, in der Kaffee nachgegossen wurde, hörte ich, spätestens ab 83, seitdem meine Tochter und mein Schwiegersohn einträchtig, so sah es aus, dabei waren, als in Gotha die sogenannte Kirche von unten gegründet wurde, hätten Partei und Staat diesen kritischen Impuls positiv werten, ihn als Partei von unten umsetzen müssen. Jetzt folgten Selbstanklagen. Und ich, der ich gleichfalls der Kirche von unten trotz Bedenken unserer Kirchenleitung angehört hatte, gab mir Mühe, jeglichen Triumph über so viel späte, zu späte Einsicht zu unterdrücken. Dann aber warf der Pharmakologe dem kaderausbildenden Stasi-Offizier vor, durch allzu fleißig gehorteten Aktennachlass das ohnehin geschwächte Staatsvolk dem Westen und dessen Behörde ausgeliefert zu haben. Und der Schwiegervater des Stasi-Spitzels gestand dieses Versagen der Sicherheitsorgane ein. Man habe versäumt, die gutgläubig loyalen Informanten und der ihnen Familienangehörige durch rechtzeitiges Löschen der Berichte und Personaldaten zu schützen. Sorgfaltspflicht hätte diese Vorkehr gebieten müssen. Oder was meinen Sie dazu, Herr Pfarrer? Um Antwort verlegen, sagte ich, gewiss, gewiss. Aber auch der Westen hätte erkennen müssen, welche Zeitbombe in der Normannenstraße tickt. Auf Dauer versiegeln sollen, hätte man die Zentrale mit all dem Zeug. 20 Jahre Sperrfrist, wenigstens. Aber es reichte dem Westen wohl nicht, materiell gesiegt zu haben. Auch aus christlicher Sicht hätte man, und um, wie in Ihrem Familienfall, die Enkelkinder zu schützen. Daraufhin wurde mir ein Fotoalbum vorgelegt. Auf einigen Bildchen sah ich die seit einigen Jahren prominente Dissidentin mit ihrem nun gleichfalls bekannten Mann, einem melancholischen Bartträger. Zwischen ihnen die Kinder. Die fotografierte Familie saß auf jenem Sofa, auf dem nun die Eltern der Tochter als Großeltern bedauernswerter Enkelkinder saßen. Jetzt erst erfuhr ich von der bevorstehenden Scheidung der Eheleute. Die jeweiligen Schwiegereltern stimmten dieser Absicht zu. Das geht in Ordnung, sagten die einen, und da ist nichts mehr zu machen, die anderen Eltern. Dann dankte man mir für geduldiges Zuhören. 1993. Als kleiner Polizist bist du machtlos dagegen. Nicht im Prinzip, denn vor ein paar Jahren noch, als nach Westen hin alles dicht war und unsere staatlichen Organe hielten, was sie versprochen hatten, nämlich für Normalität und Ordnung zu sorgen, gab's das nicht. 500, 600 Glatzen, alles Rechtsradikale, solche mit Baseballschlägern darunter, die draufhauen, einfach draufhauen, wenn sie auch nur einen Schatten von einem Neger sehen. Höchstens wurde ein bisschen gegen anreisende Polen gemeckert, die hier einsickerten und alles wegkauften, was zu kriegen war. Aber richtige Nazis, straff organisiert, mit Reichskriegsflagge und so, die kamen hier erst zum Schluss auf, als sowieso keine Ordnung mehr war und unsere führenden Genossen die Hosen gestrichen voll hatten. Drüben im Westen gab's die schon lange, war normal drüben. Aber als es dann auch bei uns, na, zuerst in Hoyerswerda losging und dann hier in Rostock-Lichtenhagen, weil die zentrale Anlaufstelle für Asylanten, kurz ZAST genannt, und gleich daneben das Wohnheim für Vietnamesen, die Anwohner störten, waren wir als Polizisten ziemlich machtlos, weil viel zu wenige und ohne entschlossene Führung. Hieß dann auch prompt typisch Osten. Und die Polizei, die guckt einfach weg. Ja doch, sowas bekam man zu hören. Heimliche und offene Sympathie mit den Schlägern wurde uns unterstellt. Und erst jetzt, nachdem es im letzten Jahr drüben in Mölln gebrannt und 3 Tote gegeben hat und das neulich in Solingen wieder zu einer Brandstiftung mit Toten, diesmal 5 Stück, gekommen ist, seitdem überall, sagen wir mal gesamtdeutsch, der Terror sich Bahn bricht und langsam normal wird, sagt keiner mehr, das gibt's nur im Osten. Auch wenn bei uns in Rostock die früher mal durchweg werktätige Bevölkerung, die nun abgewickelt auf Deutsch arbeitslos ist und die im Prinzip nie was gegen Ausländer gehabt hat, nun allgemein Zufriedenheit zeigt, weil seit den Krawallen die Asylantenheime geräumt, die Schwärzen und auch die Vietnamesen weg, nein, nicht weg, aber jedenfalls woanders sind und nicht mehr auffallen. Gut, das war nicht schön und hat uns Polizisten die Sache nicht leichter gemacht, als hier in Lichtenhagen, wie vorher in Hoyerswerda, die Leute an den Fenstern drängelten, einfach nur zugeguckt und manche sogar Beifall geklatscht haben, als die Glatzen mit ihren Baseballschlägern diese armen Hunde, darunter auch solche vom Balkan, gejagt, draufgehauen, einfach draufgehauen haben und hier, kann man schon sagen, die Sau los war. Alle Mühe hatten wir, die paar Vietnamesen vom Schlimmsten zu bewahren. Denn Tote hat das bei uns nicht, aber, wie gesagt, im Westen, nämlich in Mölln und Solingen gegeben. Waren Türken. Die gibt's hier so gut wie überhaupt nicht. Kann sich aber ändern. Wenn die im Westen meinen, man könne bei uns ihre Türken und auch alles, was da vom Balkan herüberschwappt, Bosniaken, Albaner, richtig fanatische Moslems darunter, abstellen, einfach abstellen, weil hier, heißt es, noch Platz genug ist. Wenn sowas passiert, bist du als kleiner Polizist ziemlich machtlos, sobald diese Schlägertypen kommen und einfach das tun, was im Normalfall eigentlich die Politik leisten müsste, nämlich dicht machen die Grenzen und aufräumen, bevor es zu spät ist. Aber die Herren da oben reden bloß und überlassen uns dann die Drecksarbeit. Was meinen Sie? Lichterketten? Hunderttausende, die mit Kerzen gegen Ausländerfeindlichkeit protestiert haben? Was ich davon halte? Jetzt frage mal ich. Was hat das denn groß gebracht? Gab's übrigens hier bei uns auch. Jede Menge Kerzen. Vor ein paar Jahren noch. In Leipzig, sogar in Rostock. Und? Was kam dabei raus? Schön und gut, nun ist die Mauer weg. Aber was noch? Dass es hier auf einmal jede Menge Rechtsradikale gibt. Jeden Tag mehr. Lichterketten. Die sollen helfen dagegen, dass ich nicht lache. Fragen Sie mal die Leute, die früher alle bei der Werft oder sonst wo in Arbeit gewesen sind, was die von Lichterketten halten und was wirklich Fakt ist, nämlich was das heißt, einfach von heute auf morgen abgewickelt zu werden. Oder fragen Sie meine Kollegen, nein, nicht die aus Hamburg, die man schnell, kaum waren sie da, gleich wieder abgezogen hat, nachdem es hier losgegangen war, sondern unsere Beamten, die ja aus Fopo-Zeiten noch Diensterfahrung haben, was die von dem Kerzenzauber und ähnlichem Friedensklimbim halten. Was, sagen Sie? So wurde unseren europäischen Nachbarn ein deutliches Zeichen unserer Scham gegeben, weil wieder einmal in Deutschland der braune Mob, da möchte ich mal ganz bescheiden, als kleiner Polizist nur anfragen, läuft das in Frankreich etwa anders? Oder in London zum Beispiel? Fassen die ihre Algerier oder Pakistani etwa mit Glacé-Handschuhen an? Oder der Amerikaner seine Neger? Na also, jetzt werde ich mal mit Ihnen Klartext reden. Was hier in Lichtenhagen gelaufen ist und später in Mölln und in Solingen zum Extremfall wurde, war zwar bedauerlich, kann aber im Prinzip als ganz normaler Vorgang gewertet werden, wie wir als Deutsche überhaupt. Und jetzt rede ich mit Ihnen gesamtdeutsch. Ein ganz normales Volk sind, wie die Franzosen, Engländer und Amis auch. Was sagten Sie? Na schön, von mir aus stinknormal. 1994. Beinhart sei ich, heißt es. Was soll's? Hätte ich etwa, nur weil ich eine Frau bin, Schwäche zeigen sollen? Der mich hier niederschreibt und meint, mir ein Zeugnis ausstellen zu dürfen, Sozialverhalten mangelhaft, wird, bevor er meine unterm Strich stets erfolgreichen Tätigkeiten als Pleiten auspinselt, zur Kenntnis nehmen müssen, dass ich alle, aber auch alle Untersuchungsausschüsse bei bester Gesundheit, das heißt unbeschadet, überstanden habe. Und auch im Jahr 2000, wenn dann die Expo läuft, allen Korinthenkackern und Fliegenbeinzählern gewachsen sein werde. Sollte ich aber fallen, weil plötzlich diese Sozialromantiker das Sagen haben, werde ich weich fallen und mich auf unseren Familiensitz mit Elbblick zurückziehen, der mir blieb als Papa, einer der letzten großen Privatbankiers, in den Bankrott getrieben wurde. Dann werde ich, was soll's, sagen und den Schiffen, besonders den Containerschiffen, mein Augenmerk schenken, wie sie stromaufwärts nach Hamburg ziehen oder von dort tief liegend, weil schwer beladen, Richtung Elbmündung ins Meer, den vielen Meeren entgegen Kurs halten. Und wenn dann bei Sonnenuntergang Stimmung aufkommt, der Fluss alle Farben durchspielt, werde ich nachgeben. mich den schnell zerfließenden Bildern hingeben, nur noch Gefühl sein, ganz weich. Aber ja, ich liebe die Poesie. Doch auch das monetäre Wagnis, gleichfalls das Nichtkalkulierbare, wie einst die Treuhand, die unter meiner, schließlich nur unter meiner Aufsicht, Milliarden bewegt, vieltausend Betriebsruinen in Rekordzeit abgewickelt und Leerraum fürs Neue geschaffen hat, weshalb dieser Herr, der offenbar vorhat, die von mir für erbrachte Leistung gewährten Spitzengehälter mit unvermeidlichen Sanierungsschäden zu verrechnen, einen wie gehabt übergewichtigen Roman plant, in dessen Verlauf er mich mit einer Figur aus dem Werk des Dichters Fontane in Vergleich bringen will, nur weil eine gewisse Frau Jenny Treibel es genau wie ich verstanden hat, das Geschäftliche mit der Poesie zu verbinden. Warum nicht? Werde fortan nicht nur die beinharte Frau Treuhand sein, auch Eiserne Lady genannt, sondern obendrein zum Bestand der Literaturgeschichte gezählt werden. Dieser Sozialneid und Hass auf uns Besserverdienende, als hätte ich mir den einen, den anderen Job ausgesucht. Jedes Mal rief die Pflicht. Berufen wurde ich jedes Mal, ob nach Hannover als Minister für Wirtschaft oder später ins große Haus in der Wilhelmstraße, als dort mein Vorgänger, von wem wohl, einfach weggeschossen wurde, worauf bei der Treuhand Not am Mann war. So auch die Expo 2000 hat man mir aufgedrängt. Und zwar, weil ich Wagnisse nicht scheue, weil ich niemanden, allenfalls dem Markt hörig bin und Verluste wegstecken kann, weil ich Schulden mache, die sich lohnen und weil ich jedes Ding beinhart durchstehe, koste es, was es wolle. Zugegeben, es gab Arbeitslose, gibt es immer noch. Der Herr, der mich niederschreibt, will mir Hunderttausende anhängen. Was soll's, sag ich mir, denen bleibt immer noch die soziale Hängematte, während ich mich rastlos neuen Aufgaben zu stellen habe. Denn als 94 die Treuhand ihr unvergleichliches Werk vollbracht und die Überreste kommunistischer Planwirtschaft planiert hatte, musste ich mich sofort aufs nächste Abenteuer, die Weltausstellung, vorbereiten. Was heißt vorbereiten? Aufs laufende Pferd, Expo genannt, galt es zu springen. Einer noch vagen Idee sollte Leben eingehaucht werden. Dabei hätte ich mich viel lieber, weil ja gewissermaßen arbeitslos, faul und auf Staatskosten in solch eine Hängematte gelümmelt, mit Vorzug natürlich auf der Terrasse unseres Familiensitzes mit Elbblick, den ich aber leider nur noch selten und so gut wie nie vor Sonnenuntergang genießen darf, weil mir die Treuhand immer noch anhängt, weil mir schon wieder mit einem Untersuchungsausschuss gedroht wird, weil dieser Herr, der mich unter dem Jahr 1994 abbuchen will, nun vorhat, mir die ganz große Rechnung aufzumachen. Ich und nicht die westdeutsche Kali-Industrie soll Bischofferode das Aus für ein paar tausend Kaliberg-Leute verschuldet haben. Ich und nicht etwa Krupp soll in Oranienburg das Stahlwerk platt gemacht haben. Ich und kein bisschen Schweinfurtskugelfischer soll es gewesen sein, die sämtliche Kugellagerwerke aus grauer DDR-Zeit in den Ruin getrieben hat. Mir wird der Trick unterschoben, mit staatlichen Ostgeldern maroden Westbetrieben, etwa Bremens Vulkanwerft, auf die Sprünge geholfen zu haben. Mir, der Frau Treuhand, auch Jenny Treibel genannt, soll bildträchtig und auf Kosten hilflos zappelnder Menschlein ein Milliardenschwindel von der Hand gegangen sein. Nein, mir hat keiner was geschenkt. Alles habe ich mir nehmen müssen. Kein Kleckerkram mit sozialem Klimbim, nur gigantische Aufgaben haben mich herausfordern können. Ich liebe nun mal das Risiko und das Risiko liebt mich. Wenn aber eines Tages das Gerede über die angeblich zu hohe Arbeitslosigkeit und die spurlos, ich betone, spurlos verschwundenen Gelder vorbei sein wird, wenn ab 2000 kein Hahn mehr wegen subventionierter Eintrittskarten für die Expo krähen und niemand mehr über ähnliche Kinkerlitzchen reden will, wird man erkennen, welch immense Freiräume die Treuhand durch beinhartes Abräumen erkämpft hat und dass man die möglichen Verluste der Weltausstellung getrost der Zukunft, unserer gemeinsamen Zukunft, gut schreiben kann. Ich jedoch werde endlich von unserem Familiensitz aus den Elbblick, die Poesie eines geschäftigen Stromes und kostenlos Sonnenuntergänge genießen dürfen, es sei denn, man stellt mich vor das Wagnis neuer Aufgaben. Zum Beispiel könnte es mich reizen, aus zentraler Position den dann fälligen Umtausch der harten D-Mark gegen den Euro in Schein und Münze zu lenken. Was soll's, würde ich mir dann sagen, und hart, notfalls beinhart zugreifen. Und niemand, auch Sie nicht, mein Herr, der mich niederschreiben will, wird die Frau, die keine Schwäche kennt, vor jener Spielart von Pleite bewahren können, die von Format ist und allein schon deshalb Erfolg verspricht. 1995. Und nun, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ist, wie man in Berlin sagt, der Bär los. Hören Sie nur, 200.000, 300.000 mögen es sein, die den Kudamm, der so viele Schicksalsstunden erlebt hat, in ganzer Länge von der Gedächtniskirche bis hoch nach Halensee zum Kochen, nein, zum Überkochen bringen. So etwas ist nur in dieser Stadt möglich, nur hier in Berlin, wo vor kurzem noch ein Event sondergleichen, der von dem international gepriesenen Künstler Christo auf so unvergleichlich zauberhafte Weise verhüllte Reichstag zu einem Ereignis wurde, das Hunderttausende angezogen hat. Hier, nur hier, wo vor wenigen Jahren die Jugend auf der Mauer getanzt, der Freiheit ein überschäumendes Fest bereitet und den Ruf Wahnsinn zum Wort des Jahres erhoben hat. Einzig hier, sage ich, kann zum wiederholten Mal, doch diesmal bei überwältigendem Andrang, so lebenshungrig wie total ausgeflippt, die Love Parade über die Bühne gehen und dürfen sich, wenn auch anfangs der Senat zögerlich reagiert und der zu erwartenden Müllberge wegen sogar ein Verbot erwogen hat, nun endlich doch, gewiss, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir respektieren Ihre Bedenken, auf einer vom Innensenator zugelassenen Demonstration die sogenannten Raver, was so viel wie Schwärmer, Phantasten, total Ausgeflippte heißen mag, als besessene Technotänzer versammeln, ganz Berlin, diese wunderbare, stets allem Neuen offene Stadt mit, so heißt es, der größten Party dieser Welt beglücken, sagen die einen. Schockiert es die anderen, denn was hier seit Stunden abläuft, hören Sie nur, ist an Phonstärke und Lebensfreude, aber auch an lustvoller Friedfertigkeit nicht zu überbieten. Heißt doch das Motto dieses an der Spree gefeierten Karnevals in Rio, diesmal Peace on Earth. Ja, liebe Zuhörer beiderlei Geschlechts, das ganz gewiss. Und zuallererst wollen diese so fantastisch herausgeputzten jungen Leute, die von überall her, sogar aus Australien angereist kommen, Frieden auf Erden. Aber zugleich wollen sie auch aller Welt zeigen, seht, es gibt uns, wir sind viele, wir sind anders. Wir wollen Spaß, nur noch Spaß. Und den bereiten sie sich hemmungslos, weil sie, wie gesagt, anders sind. Keine Schlägertypen von links oder rechts, keine nachgeborenen 68er, die immer nur gegen und nie richtig für etwas waren. Aber auch keine Gutmenschen, die, wie wir es erlebt haben, mit Angstgeschrei oder mittels Lichterketten den Krieg bannen wollen. Nein, diese Jugend der 90er ist anders gestrickt. Wie ihre Musik, die ihnen, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, womöglich nur als das Trommelfell strapazierender Lärm vorkommen mag. Denn selbst ich muss, wenn auch ungern, zugeben, dass dieses dröhnende, den Kuhdamm erschütternde Wummern der Bässe, dieses erbarmungslose Bum, Bum, Bum, Tschakka, Tschakka, Tschakka, kurz Techno genannt, nicht jedermanns Geschmack entspricht. Aber diese Jugend ist nun mal in sich und das Chaos vernarrt, will sich voll dröhnen lassen und in Ekstase erleben. Bis zur Erschöpfung, tanzt sie, bringt sich in Dampf, Schweiß bis an die Grenze und darüber weg, lässt nun auf kaum von der Stelle kommenden, doch aufs witzigste dekorierten Lastwagen, Sattelschlepper, in- und aufgemieteten Bussen den Kuhdamm, hören Sie nur, ganz Berlin überkochen, sodass es mir, der ich mich jetzt mit meinem Mikrofon in die hüpfende, stampfende Menge wage, an Worten zu fehlen beginnt, weshalb ich fragend an einige der besessenen Tänzer, Raver genannt, herantrete. Warum hat es dich gelockt, in diese Stadt nach Berlin zu kommen? Weil das super ist, einfach zu erleben, wie viele hier sind. Und Sie, mein Fräulein in Pink, na, weil ich hier auf der Love Parade endlich mal sein kann, wie ich wirklich bin. Und Sie, junger Mann, klar, weil ich für Frieden bin. Und wie das hier abläuft, so stelle ich mir Frieden vor. Und Sie, meine Schöne, in durchsichtiger Plastikhülle, was bringt dich hierher? Mein Bauchnabel und ich, wir wollen gesehen werden. Und ihr zwei beiden in glänzenden Lackröckchen, echt geil hier, supergeil, geht voll auf einen über, die Stimmung. Nur hier kommt mein Outfit voll an. Sie hören es, meine lieben Zuhörer, jung und alt, weiblich und männlich. Das Stichwort heißt Outfit. Denn diese wie losgelassene Jugend, diese Raver, tanzen nicht nur, als stecke der Veitstanz in ihnen. Sie wollen gesehen werden, auffallen, ankommen, ich sein. Und was sie am Leib tragen, oft Unterwäsche nur, muss knapp sitzen. Kein Wunder, dass sich jetzt schon namhafte Modedesigner von der Love Parade inspirieren lassen. Und wen wundert es, wenn bereits jetzt die Tabakindustrie, allen voran Camel, die Techno-Tänzer als Werbeträger entdeckt hat. Und niemand hier nimmt an dem Werberummel Anstoß, denn diese Generation hat sich ganz unverkrampft mit dem Kapitalismus ausgesöhnt. Sie, die 90er, sind seine Kinder. Er ist ihnen auf den Leib geschrieben. Sie sind seiner Märkte Produkt. Immer das Neueste wollen sie sein und haben. Was manch einen dazu bringt, dem allerneuesten Hochgefühl mit Ecstasy, der allerneuesten Droge nachzuhelfen. Sagte mir doch vorhin noch ein junger Mann bestgelaunt, die Welt ist sowieso nicht zu retten, also lasst uns eine Party feiern. Und diese Party, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, findet heute statt. Keine revolutionären Parolen sind gefragt, nur gegenwärtig und zukünftig Peace. Selbst wenn irgendwo auf dem Balkan, in Tuzla, Srebrenica und sonst wo noch geschossen, gemordet wird. Deshalb lassen Sie mich nun meinen Stimmungsbericht vom Kurfürstendamm mit einem Blick in die Zukunft beschließen. Hier in Berlin ist sie jetzt schon da. Hier, wo einst der legendäre Bürgermeister Reuter den Völkern der Welt zugerufen hat, schaut auf diese Stadt. Hier, wo einst Amerikas Präsident John F. Kennedy bekannt hat, auch ich bin ein Berliner. Hier, in dieser einst geteilten, nun zusammenwachsenden Stadt und ewigen Großbaustelle, von der nunmehr und dem Jahr 2000 vorauseilend die Berliner Republik ihren Ausgang nehmen wird. Hier darf sich Jahr für Jahr und in Jahresfrist sogar im Tiergarten eine Generation in Ekstase tanzen, der jetzt schon die Zukunft gehört, während wir Älteren, wenn ich mir abschließend diesen Scherz erlauben darf, uns um den Müll, die Müllberge sorgen dürfen, die uns die Love-Parade und die große Techno-Party wie schon im Vorjahr, so auch zukünftig hinterlassen wird. 1996. Eigentlich wollte mir Professor von der Brügge, den ich seit geraumer Zeit mit laienhaften Fragen bedränge, etwas Genanalytisches zu diesem Jahr schreiben. Daten, die geklonten Schafszwillinge Megan und Morag betreffend. Das schottische Schaf Dolly wurde erst im folgenden Jahr von einer Leihmutter geboren. Doch der Professor entschuldigte sich mit einer dringlichen Reise nach Heidelberg. Dort müsse er als allerorts gefragte Kapazität am Weltkongress der Genomforscher teilnehmen. Dort gehe es nicht nur um geklonte Schafe, sondern aus bioethischer Sicht vor allem um unsere schon jetzt als zunehmend vaterlos absehbare Zukunft. Also erzähle ich ersatzweise von mir, oder besser von meinen drei Töchtern und mir, ihrem nachweislichen Vater, wie wir uns kurz vor Ostern gemeinsam auf eine Reise gemacht haben, die mit Überraschungen nicht geizte und doch ganz nach Wunsch und Laune verlief. Laura, Helene und Nele wurden mir von drei Müttern geschenkt, die zuinnerst und mit liebevollem Blick von außen betrachtet unterschiedlicher, ja, wäre es zwischen ihnen je zum Gespräch gekommen, widersprüchlicher nicht sein könnten. Ihre Töchter jedoch waren sich schnell einig über das Ziel der Reise mit dem einladenden Vater. Auf nach Italien. Ich durfte mir Florenz und Umbrien wünschen, was aus zugegeben sentimentalen Gründen geschah, denn dorthin hatte mich vor Jahrzehnten im Sommer 51 genau eine Autostoppreise gebracht. Damals wog mein Rucksack mit Schlafsack und Hemd zum Wechseln, dem Skizzenblock und Aquarellkasten leicht. Und jeder Olivenhain, jede am Baum reifende Zitrone war mir bestaunenswert gewesen. Nun reiste ich mit den Töchtern und sie reisten ohne Mütter mit mir. Ute, die keine Töchter, nur Söhne geboren hat, gab mir mit skeptischem Blick zeitweiligen Abschied. Laura, die, wenn, dann nur versuchsweise lächelnde Mutter dreier Kinder, hatte für uns mit Hotelbuchungen und dem ab Florenz bestellten Leihwagen vorgesorgt. Helene, noch ungeduldig auf einer Schauspielschule, verstand es bereits, vor Brunnenbecken, auf Marmortreppen oder an antike Säulen gelehnt, rollengerechte, zumeist komische Haltungen einzunehmen. Nele ahnte womöglich, dass diese Reise letzte Gelegenheit bot, kindlich an Vaters Hand zu gehen. So konnte sie bevorstehende Wirrnisse leicht nehmen und es Laura überlassen, sie schwesterlich umzustimmen, dennoch, und sei es der blöden Schule zum Trotz, das Abitur zu machen. Alle drei waren auf Perugias steilen Treppen in Assisi und Orvieto bergauf um ihren Vater besorgt, dessen Beine den Raucher bei jedem Schritt an während Jahrzehnten verwehten Qualm erinnerten. Pausen musste ich einlegen und darauf achten, dass es dabei dennoch Bestaunenswertes zu sehen gab. Hier ein Portal, dort eine besonders farbintensiv bröckelnde Fassade, manchmal ein Schaufenster nur, vollgestellt mit Schuhen. Sparsamer als mit Tabak zeigte ich mich mit Belehrungen angesichts der vielen Kunst, die überall, ob anfangs in den Uffizien, später vor Orvietos Domfassade oder in Assisis im Jahr 96 noch heiler Unter- und Oberkirche, zu Kommentaren einlud. Vielmehr waren mir meine Töchter lebendigste Belehrung, denn sobald ich sie vor eine Botticelli, Fra Angelico, vor Fresken und Gemälden sah, auf denen die italienischen Meister in Anmut Frauen, oft drei an der Zahl, gruppiert, gestaffelt, gereiht, in Vorder- und Rückenansicht ins Profil gebracht hatten, erlebte ich, wie sich Laura, Helene, Nele spiegelbildlich zu den gemalten Jungfrauen, Engeln, frühlingshaft allegorischen Mädchen verhielten, mal als Grazien, mal in stummer Anbetung, dann wieder mit beredter Gestik vor den Bildern standen, tänzelten, feierlich von links nach rechts oder aufeinander zuschritten, als seien sie von Botticellis, Ghirlandaios, Fra Angelicos oder in Assisi von Giottos Hand. Überall wurde mir, von Vereinzelungen abgesehen, ein Ballett geboten. So sah der distanzierte Betrachter sich als Vater gefeiert. Doch kaum zurück in Perugia, wo wir Quartier genommen hatten, war mir, sobald ich mich mit den Töchtern entlang der etruskischen Stadtmauer bergauf, bergab bewegte, als werde ich, der soeben noch selbstherrliche Vater, aus den Ritzen des eng verfugten Mauerwerks beobachtet, als fiele ein kompakter Blick auf mich, als seien die drei so unterschiedlichen Mütter auf der Hut und mich betreffend einträchtig besorgt, ob auch alles mit rechten Dingen zugehe, ich keine der Töchter bevorzuge, stets bemüht bleibe, frühe Versäumnisse auszugleichen und ob ich überhaupt meiner Vaterpflicht gewachsen sei. An den folgenden Tagen mied ich das durchlässige Mauerwerk streng etruskischer Machart. Es kam dann auch Ostern mit Glockengeläut. Wir liefen, als hätten wir Kirchgang und Messe hinter uns, den Korso auf und ab. Laura bei mir eingehenkelt, Nele hatte ich an der Hand und vor uns setzte sich Helene in Szene. Dann fuhren wir ins Grüne und ich, der väterlich vorgesorgt hatte, versteckte in den schrundigen, Höhlen- und nesterbildenden Wurzelstämmen eines Olivenhains, der uns zum Picknick eingeladen hatte, nicht gerade Ostereier, aber doch ausgesuchte Überraschungen wie Mandelgebäck, Tüten voller getrockneter Steinpilze, als Paste konzentriertes Basilikum, Gläschen voller Oliven, Kapern, Sardellen und was sonst noch Italien dem Gaumen zu bieten hat. Während ich zwischen Bäumen beeilt war, mussten die Töchter unbewegt in die Landschaft gucken. Danach ging es immer noch oder nachgeholt kindlich zu. Alle drei stöberten Vaters Verstecke auf und schienen glücklich dabei zu sein, wenngleich Helene behauptete, zwischen Baumwurzeln hätten, grad dort, wo sie ein Säckchen Lavendel gefunden habe, Schlangen, bestimmt giftige, in ihrem Nest gelegen, seien dann aber, Gott sei Dank, weggehuscht. Sogleich kamen mir wieder die im Etruskischen verborgenen Mütter als geballtes Matriarchat in den Sinn. Dann jedoch, schon auf dem Rückweg und vorbei an Wahlplakaten, die für einen Medienhai oder dessen faschistische Verbündete, aber auch für ein Mitte-Links-Bündnis im Zeichen der Olive warben, sahen wir von fern und bald aus der Nähe eine Schafherde, in der, dem Leithammel folgend, Mutterschafe mit ihren Osterlämmern vorbeizogen und dabei so schafsmäßig unbesorgt taten, als werde es so etwas wie geklonte Schafe namens Megan und Morak nie geben, als sei mit dem vaterlosen Schaf Dolly nicht demnächst zu rechnen, als dürften Väter auch zukünftig nützlich sein. 1997. Sehr geehrter Herr, erst jetzt zurück vom Kongress in Edinburgh, wo ich Gelegenheit nahm, mit dem allseits gerühmten und gefürchteten Embryologen Dr. Willmuth ins fachliche Gespräch zu kommen und bevor ich bereits übermorgen nach Boston fliege, um mich mit Kollegen auszutauschen, findet sich einige Zeit, Ihre gewiss nicht haltlosen, jedoch ins Fabelhafte übersteigerten Befürchtungen zu entkräften. Sie neigen dazu, Ihrer Fantasie auf unterhaltsame Weise ungehemmt freien Lauf zu lassen. Dabei sollte zum Wohle aller Nüchternheit angezeigt sein. Beginnen wir mit dem, was selbst einem Laien verständlich sein könnte, auch dann, wenn ihm die Methode dieses an sich simplen Baukastensystems wie Zauberei vorkommt. Dolly verdankt ihre genügsame Existenz drei Müttern. Der Genmutter, der Euterzellen entnommen wurden, deren Erbsubstanz man alsdann in die Lage versetzt hat, den Bau eines komplett neuen Schafes zu steuern, der Eimutter, der Eizellen entnommen wurden, worauf man einer einzelnen Eizelle die Erbsubstanz abgesaugt und mit Hilfe elektrischer Impulse die Euterzelle mit der nunmehr entkernten Eizelle verschmolzen hat, weshalb einzig das Erbgut der Genmutter der Eizelle den Befehl erteilen konnte, sich zu teilen. Und schon durfte der Leihmutter, dem dritten Schaf, das wachsende Embryo in die Gebärmutter gepflanzt werden, worauf nach herkömmlicher Tragzeit unsere Dolly identisch mit ihrer Genmutter zur Welt kam, ohne dass, und hieraus ergibt sich die Sensation, männlichen Tieren irgendeine Zutat abverlangt wurde. Das ist an sich alles. Doch dieser Verzicht auf maskuline Teilhabe ist offenbar, wenn ich Sie recht verstehe, Ursache Ihrer anhaltenden Beunruhigung. Sie befürchten, es werde über kurz oder lang möglich sein, die beim Schaf, demnächst beim Schwein, schließlich beim Affen ertragreiche und glänzlich vaterlose Genmanipulation auch bei Menschen, enger gefasst bei Frauen, zum Erfolg zu bringen. Das ist in der Tat nicht auszuschließen. Allseits erhofft und befürchtet man die nicht nur denkbare Erweiterung der Baukastenmethode. Und Dr. Willmuth, der sozusagen geistige Vater des Klonschafes Dolly, wusste mir von hochmotivierten Frauen zu berichten, die sich jetzt schon als Genmutter, Eimutter, Leihmutter anbieten. Nein, werter Herr, das alles bleibt vorläufig noch im Bereich des Spekulativen, wenngleich schon der Nobelpreisträger und verdiente Forscher der Erbsubstanz James Watson zu Beginn der 70er Jahre das Klonen von Menschen zwecks Herstellung von Kopien außergewöhnlicher Exemplare, sprich Genies wie Einstein, die Callas oder Picasso, nicht nur vorausgesagt, sondern explizit gefordert hat. Und haben nicht Sie in einem Roman, den ich leider nur auszugsweise kenne, der aber bei Erscheinen heftig umstritten gewesen sein muss, geklonte Rattenmenschen ins fiktive Spiel gebracht und diese infam erklügelten Produkte ungehemmter Genmanipulation mit leiser Ironie Watson-Kriegs genannt? Doch Spaß beiseite. Was uns fehlt, werter Herr, ist eine wissenschaftlich fundierte Bioethik, die, weil wirksamer als überholte Moralvorstellungen, einerseits die weit verbreitete Angstmacherei in Grenzen hält und andererseits autorisiert ist, den kommenden Klongenerationen, die ja eines nicht allzu fernen Tages neben der altgedient herkömmlichen Humangeneration aufwachsen werden, eine neue Sozialordnung zu entwerfen. Denn gänzlich konfliktfrei wird sich dieses Nebeneinander kaum entfalten können. Auch wird es Aufgabe der Bioethiker sein, das Wachstum der Weltbevölkerung zu regulieren, in Praxis zu reduzieren. Wir stehen nun mal am Scheideweg. Schon deshalb wird man sich fragen müssen, welcher Teil der menschlichen Erbsubstanz im Sinn der Bioethik gefördert, welcher eliminiert werden sollte oder gar muss. Das alles verlangt nach Lösungen und langfristiger Planung. Bitte keine Sofortprogramme, wenngleich sich die Wissenschaft, wie man weiß, nicht aufhalten lässt. Und schon befinden wir uns auf einem weiten, wenn nicht zu weiten Feld, das zu bestellen noch zu entwickelnder Ackergeräte bedarf, möglichst bald. Die Zeit drängt. Was aber Ihre Ängste vor einer, wie Sie sagen, vaterlosen Gesellschaft betrifft, habe ich nach Erhalt Ihres letzten Briefes den Eindruck gewonnen, dass Ihre Besorgnisse, mit Verlaub, entweder kindlicher Natur oder dem immer noch virulenten Männlichkeitswahn geschuldet sind. Seien wir doch froh, dass der herkömmlich konfliktzentrierte Zeugungsakt mehr und mehr an Bedeutung verliert. Grund zur Freude besteht, wenn der Mann an sich endlich entlastet, von Verantwortungszwängen befreit, aller Potenznöte enthoben wird. Ja doch, Jubel ist uns erlaubt, wenn der kommende, der emanzipierte Mann, wie ich ihn nenne, frei sein wird. Frei für Muße, frei für Spiele, frei für allerlei Späße, sozusagen ein Luxusgeschöpf, das sich die kommende Gesellschaft gönnen wird. Gerade Ihnen, mein werter Herr, sollte es leicht fallen, diese demnächst offenen Freiräume zu nutzen, damit sich in Ihnen nicht nur Dolly und Co. vermehren dürfen, sondern auch Ihre Kopfgeburten auf schier unbegrenzter Weite Auslauf finden. Übrigens, was sagen Sie zur Oderflut? Durchaus löblich, wie sich unsere Bundeswehr bewährt hat. Sollte aber, wo wir viele Daten sprechen, eine weltweit wirksame Klimaveränderung bevorstehen, werden wir von Überschwemmungen noch größeren Ausmaßes betroffen sein. Hier hege ich meinerseits Befürchtungen, wenngleich mir ansonsten eine optimistische Grundhaltung eigen ist. In Hoffnung, Ihre Zukunftsängste ein wenig zurückgeschnitten zu haben und mit Grüßen an Ihre werte Gattin, der zu begegnen ich kürzlich bei einem Lübecker Weinhändler das Vergnügen hatte, verbleibe ich als Ihr Hubertus von der Brücke. 1998. Wir hatten uns per Briefwahl entschieden, trafen dann aber doch schon am Vorabend des 27. September von Hiddensee kommend in Behlendorf ein, wo wir unser mitgebracht mulmiges Gefühl mit Geschäftigkeit abzudeckeln versuchten. Ute kochte für den Wahlabend eine Linsensuppe vor, die, gleich welches Ergebnis, beschwichtigen sollte. Einer der Söhne, Bruno mit Freund, und die Rühmkorfs wollten kommen. Ich verdrückte mich am frühen Nachmittag in den nahen Wald, um, großspurig angekündigt, in die Pilze zu gehen. Der Behlendorfer Forst, der sich über hügelige Endmoränen zum See hin erstreckt, gehört zu den lübschen Wäldern und sieht im Herbst als Mischwald vielversprechend aus. Doch unter Laub und Nadelholz fanden sich weder Maronen noch Steinpilze. Wo ich Mitte des Monats eine satte Mahlzeit Safranschirmlinge gefunden hatte, stand nichts. Die violetten Ritterlinge am Waldrand waren bereits ausgewachsen, vergilbt. Mein Pilzgang versprach wenig ertragreich zu sein. Selbst der Hund hatte mich nicht begleiten wollen. Sie werden es womöglich bezweifeln. Einzig mein restlicher Aberglaube, dem ich, wie viele Spätaufklärer ersatzweise anhänge, hat mich bewogen, dennoch auf Suche zu bleiben und die blindlings erhoffte Ausbeute an Pilzen ins Verhältnis zum gleichfalls erhofften Wahlergebnis zu bringen. Doch das Messer blieb unbenutzt, der Korb leer. Schon wollte ich aufgeben, mir für die restlichen Stunden eine fatalistische Haltung einüben, schon sah ich mich, geübt im Umgang mit Niederlagen, auf der Verliererbank, schon war ich versucht, die allseits erwartete Last einer großen Koalition durch pragmatische Abstriche um einige Gramm zu erleichtern, schon verlästerte ich meinen Aberglauben, da schimmerte es weißlich zwischen morschem Geäst, auf bemoosten Wurzelstrünken, stand vereinzelt und in Gruppen gab helle, nicht verkennbare Signale die Unschuld in Pilzgestalt. Kennen Sie Flaschenboviste? Ist Ihnen der Flaschenbovist jemals begegnet? Keine Lamellen, keine Röhren zeichnen ihn aus. Steht weder auf dünnem, womöglich holzigem Stiel, noch auf bauchigem, bereits wurmstichigem Leib. Kein weitkrempiger, kein gedellter, kein Kuppelhut will ihn beschatten. Kahlköpfig, wie er steht, ist er nur mit dem jungen Kartoffelbovist zu vergleichen, der zwar als essbar gilt, aber nicht schmackhaft sein soll und weniger schön in Erscheinung tritt. Der Flaschenbovist jedoch trägt seinen runden Kahlkopf, der häufig mit weißen Körnchen gepudert scheint, auf sanft abgehobenem und doch deutlich verschlanktem Hals. Direkt überm Waldboden abgeschnitten, beweist er sich jung, als schnittfest und zeigt als Ausweis seiner Jugend weißes Fleisch vor, dem allerdings nur wenige Tage gegönnt sind, denn übereilt alternd ergrauen Rundkopf und Hals, zerfällt das Fruchtfleisch wässrig, geht ins Grünliche über, wird schwammig, um in alter Hülle bräunlich und alsbald in papierener Haut zu Staub zu werden. Dennoch sollten Sie wissen, dass der Flaschenbovist wohlschmeckend ist und keine schweren Träume macht. Ich fand und fand, er liebt moderndes Holz. Ein Einzelner kündigt mehrere an. Sie sind gesellig, man könnte sie raffen. Doch will ein jeder behutsam genommen sein. So sehr sie einander gleichen, sind sie doch von jeweils besonderer Gestalt. Also begann ich, einen jeglichen Bovist, den mein Messer geköpft hatte, zu zählen. Bald lagen auf gebreitetem Zeitungspapier Frankfurter Rundschau, die man veraltete Meldungen, Kommentare, Wahlprognosen hätte ablesen können, gut 20 kleine, mittelgroße und ausgereifte Exemplare, die letzteren gerade noch gut im Fleisch. Mein restlicher Aberglaube klopfte an. Er trieb Zahlenspiele. Er begann, die bereits gefundenen Flaschenboviste mit den Prozenten eines drohenden oder vielversprechenden Wahlergebnisses zu verrechnen. Schon spekulierte er sich eine günstige Hochrechnung herbei, doch nach 35 Exemplaren gingen mir die Fundstellen aus. Ich begann, um Rot-Grün zu bangen. Überall nichts oder allenfalls Täublinge. Dann aber wurde ich in einer Senke fündig, die sich nahe dem Bach ergibt, der eigentlich ein Überlaufgraben ist und den Behlendorfer See mit dem Elbe-Trave-Kanal verbindet. Um Sie, der Sie mittlerweile wissen, wie schön der Flaschenbovist ist und ahnen können, wie köstlich ein Gericht seiner Güte, kurz in Butter gebraten, dem Pilzsucher und seinen Gästen schmecken wird, nicht länger in Erwartung zu halten, sei nun versichert, dass es jeden schon ältlichen und zu innerst grün anlaufenden Fund beiseite geschoben, 47 auf vergangene Zeitung gebreitete Flaschenboviste gewesen sind, die ich nach Hause und in die Küche trug. Bald kamen die Gäste, Bruno und sein Freund Martin, Eva und Peter Rühmkorff. Kurz nach der günstigen Trendmeldung und knapp vor der ersten Hochrechnung servierte ich als Voressen das Pilzgericht, von dem mir vertrauend alle Namen, sogar PR, der, was Speisen betrifft, als heikel gilt. Da ich die Boviste in Scheiben geschnitten und so ihre Anzahl aufgehoben hatte, blieb mein Hexen einmal eins zwar geheim, aber dennoch wirksam. Die Gäste staunten. Selbst Ute, die immer alles vorweg weiß und ganz anders geartetem Aberglauben anhängt, gab letzte Skepsis auf. Als sich das für Rot-Grün ausreichende Wahlergebnis nach und nach stabilisierte, sogar mit Überhangmandaten zu rechnen war, sah ich mich in meinem Aberglauben bestätigt. Es hätten nicht weniger Flaschenboviste sein dürfen, mehr aber auch nicht. Nun kam mit Majoran-Duft Utes Linsensuppe auf den Tisch, geeignet, aufkommenden Hochmut zu dämpfen. Wir sahen auf zu klein wirkendem Bildschirm den abgewählten Kanzler echt weinen. Das Staunen der Sieger über so viel noch unhandlich anmutende Macht ließ sie jünger aussehen, als sie an Jahren zählen. Bald würden sie miteinander aus Neigung streiten. Selbst darauf freuten wir uns. Die Rechnung war aufgegangen, aber bis weit in den Oktober hinein fand ich keine Flaschenboviste mehr. 1999. Gezwungen hat er mich nicht. Aber überredet, der Bengel. Das konnte er immer schon, bis ich endlich Ja gesagt habe. Und nun lebe ich angeblich noch, bin über 100 und bei Gesundheit, weil er das so will. Darin war er von Anfang an groß, als Dreikäsehoch schon. konnt lügen wie gedruckt und wunderschöne Versprechungen machen. Wenn ich mal groß und reich bin, dann reisen wir, wohin du willst, Mama, sogar nach Neapel. Aber dann kam der Krieg und dann wurden wir abgeschoben, erst in die Sowjetzone, dann Flucht in den Westen rüber, wo uns diese rheinländischen Bauern in der eiskalten Futterküche einquartiert und gepiesackt haben. Geht doch hin, wo ihr hergekommen seid. Dabei waren die katholisch, wie ich. Aber schon 1952, als mein Mann und ich längst Wohnung hatten, stand fest, dass es Krebs war bei mir. Hab dann noch, während der Junge in Düsseldorf seine brotlose Kunst studiert und weiß nicht, wovon gelebt hat, 2 Jahre durchgehalten, bis unsere Tochter mit ihrer Bürolehre fertig, aber sonst all ihre Wunschträume hinter sich hatte, die arme Marielle. Nicht mal 58 habe ich geschafft. Und nun soll, weil er das unbedingt alles nachholen möchte, was mir, seiner armen Mama, entgangen ist, mein 100 so und so vielter Geburtstag gefeiert werden. Gefällt mir sogar, was er sich heimlich ausgedacht hat. War immer schon zu nachsichtig, wenn er, wie mein Mann sagte, das Blaue vom Himmel runtergelogen hat. Doch das Seniorenheim mit Seeblick, das Augustinum heißt, und dem ich nun, weil er das will, versorgt bin, ist, da kann man nicht meckern, sogar von der besseren Sorte. 1,5 Zimmer habe ich, dazu Bad, Kochnische und Balkon. Farbfernseher hat er mir reingestellt und eine Anlage für diese neuen silbrigen Schallplatten, solche mit Opernarien und Operetten drauf, die ich schon immer gern gehört habe. Vorhin noch aus dem Zarewitsch die Arie »Es steht ein Soldat am Wolgastrand«. Auch kleine und große Reisen macht er mit mir, neulich nach Kopenhagen und nächstes Jahr wird es, wenn ich gesund bleib, endlich in den Süden, bis nach Neapel gehen. Nun aber soll ich erzählen, wie es früher und noch früher gewesen ist. Sag ich ja, Krieg war, immer zu Krieg mit Pausen dazwischen. Mein Vater, der als Schlosser in der Gewehrfabrik gearbeitet hat, ist gleich anfangs bei Tannenberg gefallen. Und dann 2 Brüder in Frankreich. Der eine hat gemalt, vom anderen sind sogar Gedichte in die Zeitung gekommen. Bestimmt hat mein Sohn das alles von den beiden mitgekriegt, denn mein 3. Bruder war Kellner nur, ist zwar weit rumgekommen, aber dann hat er sie doch irgendwo erwischt. Muss sich angesteckt haben. Soll eine von diesen Geschlechtskrankheiten gewesen sein, mag gar nicht sagen, welche. Da ist meine Mutter ihren Jungs, noch bevor Frieden war, aus reinem Kummer nachgestorben, sodass ich mit meiner kleinen Schwester Betty, dem verwöhnten Ding, nun allein in der Welt stand. War ja gut, dass ich bei Kaisers Kaffee Verkäuferin und bisschen Buchführung gelernt hatte. So konnten wir dann, nachdem ich mit Willi verheiratet war und gleich nach der Inflation, als wir in Danzig den Gulden bekamen, das Geschäft Kolonialwaren aufmachen. Lief auch anfangs ganz gut. Und 27, da war ich schon über 30, kam dann der Junge und 3 Jahre später die kleine Marielle. Wir hatten ja außer dem Laden 2 Zimmer bloß, sodass das Jungchen für seine Bücher und seinen Farbkasten und seine Knetmasse nur unterm Fensterbrett eine Ecke gehabt hat. Aber das war ihm genug. Da hat er sich alles ausgedacht. Und nun zwingt er mich, wieder lebendig zu sein, verwöhnt mich, Mamachen hier und Mamachen da und kommt im Seniorenheim mit seinen Enkelkindern an, die unbedingt meine Urenkel sein sollen. Sind auch ganz niedlich, aber ein bisschen dreibastig manchmal, sodass ich froh bin und aufatme, wenn die Blagen, darunter Zwillinge, helle Bürschchen, doch vorlaut, unten auf der Parkallee mit ihren Dingern, die wie Schlittschuhe ohne Eis sind und die geschrieben so ähnlich wie Skat heißen, aber von den Jungs Skater genannt werden, rauf und runter flitzen. Kann ich vom Balkon aus sehen, wie der eine immer schneller sein will als der andere. Skat. hab ich mein Lebtag lang gern gespielt. Meistens mit meinem Mann und mit Franz, meinem kaschubischen Cousin, der bei der polnischen Post war und deshalb gleich anfangs, als wieder Krieg kam, erschossen wurde. War schlimm, nicht nur für mich. Aber das brachte die Zeit so mit sich. Auch dass Willi in die Partei ging und ich bei der Frauenschaft war, weil man da umsonst Leibesübungen machen konnte. Und auch der Junge beim Jungvolk in schicker Uniform. Später gab beim Skat meistens mein Schwiegervater den dritten Mann ab. War aber immer zu aufgeregt, der Herr Tischlermeister. Vergaß oft, den Skat zu drücken, worauf ich prompt Kontra gegeben habe. Spiele ich noch immer gern, sogar jetzt, wo ich wieder leben muss. Und zwar mit meinem Sohn, wenn er seine Tochter Helene, die ja wie ich heißt, auf Besuch mitbringt. Spielt ziemlich gerissen, das Mädel. Besser als ihr Vater, dem ich zwar das Skatspielen beigebracht habe, als er 10 oder 11 war, der aber immer noch wie ein Anfänger reizt. Spielt seinen geliebten Herzhand selbst dann, wenn er mit einer blanken 10 dasitzt. Und während wir spielen und spielen und mein Sohn sich dauernd überreizt, sausen unten im Park vom Augustinum meine Urenkel auf ihren Skatern, dass man Angst kriegen möchte. Haben aber überall Polster drauf, an den Knien, Ellbogen und an den Händen auch. Sogar richtige Helme tragen sie, damit ja nichts passiert. Lauter teures Zeug. Wenn ich da an meine Brüder denk, die im Ersten Krieg schon gefallen oder sonst wie krepiert sind, die haben sich, als sie klein waren, das war noch zu Kaiserszeiten, aus der Langfuhrer Aktienbrauerei ein ausgedehntes Bierfass besorgt, die Fassdauben auseinandergenommen, die Dinger mit Schmierseife eingerieben, sich dann die Dauben unter die Schnürschuhe gebunden und sind als richtige Skiläufer in den Jeschkenthaler Wald, wo sie immerzu den Erbsberg rauf und runter. Hat nuscht gekostet, ging aber trotzdem. Denn wenn ich nur daran denk, was die Anschaffung von richtigen Schlittschuhen, solche mit Schlüssel zum Anschrauben, für mich als kleine Geschäftsfrau bedeutet hat, und zwar für 2 Kinder. Denn in den 30er Jahren ging der Laden nur mäßig. Zu viel Pumpkundschaft und Konkurrenz. Und dann kam auch noch die Guldenabwertung. Zwar haben die Leute getrellert, alles neu, macht der Mai, macht aus einem Gulden 2, aber knapp wurde es doch. Wir hatten in Danzig ja Guldenwährung, weil wir Freistaat waren, bis uns dann, als der nächste Krieg losging, der Führer mit seinem Gauleiter, Forster hieß der, heim ins Reich geholt hat. Ab dann ging alles über den Ladentisch gegen Reichsmark nur. Gab aber immer weniger. Musste nach Ladenschluss Lebensmittelkarten sortieren und auf alte Zeitungen kleben. Manchmal half der Junge, bis sie auch ihn in Uniform steckten. Und erst nachdem der Russe über uns gekommen war, dann sich die Polen das Letzte genommen haben, wonach wir Vertriebene wurden und all das Elend weiterging, bekam ich ihn wieder gesund zurück. War 19 inzwischen und kam sich erwachsen vor. Dann habe ich auch noch die Währungsreform erlebt. 40 Mark kriegte jeder vom neuen Geld. Das war ein harter Anfang für uns Flüchtlinge aus dem Osten. Wir hatten ja nichts sonst. Das Fotoalbum und gerade noch sein Briefmarkenalbum habe ich retten gekonnt. Und als ich dann starb, aber nun soll ich, weil mein Sohn das so will, auch noch den Euro miterleben, wenn er dann ausgezahlt wird. Doch vorher will er unbedingt meinen Geburtstag feiern, den 103. genau. Na, soll er von mir aus. Der Bengel ist inzwischen über 70 schon und hat sich längst einen Namen gemacht. Kann aber nicht aufhören mit seinen Geschichten. Manche gefallen mir sogar. Aus anderen hätte ich bestimmte Stellen glatt weggestrichen. Aber Familienfeste, so richtig mit Krach und Versöhnung, habe ich schon immer gemocht. Denn wenn wir Kaschuben gefeiert haben, wurde geweint dabei und gelacht. Anfangs wollte meine Tochter, die nun auch schon auf die 70 zugeht, nicht mitfeiern, weil sie die Idee von ihrem Bruder, mich für seine Geschichten wieder lebendig zu machen, für zu makaber hält. Lass man Dadau, habe ich zu ihr gesagt, sonst fällt ihm noch was Schlimmeres ein. So ist er nun mal, denkt sich die unmöglichsten Sachen aus, muss immer übertreiben. Man mag gar nicht glauben, wenn man das liest. Nun kommt meine Tochter doch Ende Februar. Und ich freue mich schon auf die Urenkel, wenn sie dann wieder unten im Park rumflitzen auf ihren Skatern, während ich vom Balkon runterguck. Und auf 2000 freue ich mich auch. Mal sehen, was kommt. Wenn nur nicht Krieg ist wieder. Erst da unten und dann überall.